Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Ja, eine neue Folge Uncommon Taste in einem neuen Jahr. Also erstmal würde ich aber mal sagen, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr 2014 gerutscht und hattet auch besinnliche Weihnachten. Ich habe hier in Japan Weihnachten im Büro verbracht, zumindest, also den Abend nicht, aber der Abend oder Heiligabend ist hier ein Tag wie fast jeder andere, außer dass dann abends relativ viele Leute beziehungsweise Pärchen unterwegs sind. Silvester war ich mit einem sehr guten Kumpel in Kyoto und habe dort japanische Silvester erlebt, was ziemlich anders ist als in Deutschland. Es gibt keine Böller, kein Feuerwerk, sondern ganz viele Japaner stellen sich vor die Schreine, um das neue Jahr mit einem Neujahrsgebet zu begrüßen. Klingt langweilig, ist es aber nicht. es war ziemlich spannend, um ehrlich zu sein. Also viele Leute in Kyoto unterwegs gewesen, riesigen Menschenmengen, die Polizei, die versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Was in Japan eigentlich immer ganz gut gelingt, weil die Japaner da auch, selbst wenn sie ein bisschen angetrunken sind, noch relativ wissen, wie die Regeln sind. Und an den Schreinen gibt's dann auch einfach super viele Stände, wo man sich Essen kaufen konnte und so weiter. Also wir hatten auf jeden Fall Spaß, auf jeden Fall angenehm. Es ist nicht ganz so viel Rambazamba wie in Deutschland, aber es ist definitiv angenehmer, dort Silvester zu feiern als in Deutschland. Wie war es bei dir? Ja, bei mir war es auch eigentlich ganz ausgezeichnet. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich war an Heiligabend nicht auf der Arbeit, sondern habe das im Kreise der Familie verbracht, quasi der Familie und erweiterten Familie. Dafür war ich an Silvester arbeiten und das war eigentlich auch ziemlich angenehm, muss ich sagen. Also ich fand es, bin sowieso nicht so ein großer Silvester-Fan, ich mache mir da auch nicht großes draus, ich brauche kein Geböller und nix. Und entsprechend fand ich es gar nicht so schlimm, eigentlich an Silvester zu arbeiten. Es war eigentlich ganz unterhaltsam und cool und ja, alles ganz gut verbracht. Ich habe mich da natürlich dann gleich wieder direkt mit Krankheit geschlagen. Nachdem ich an Silvester dann gearbeitet hatte, ging es mir gleich im ersten schon scheiße. Das heißt, es ging nicht gut los ins neue Jahr. Aber mittlerweile bin ich wieder gesund und sehr zufrieden, von daher passt alles. Ich denke, die meisten von euch werden bemerkt haben, dass wir dann jetzt doch eine dreiwöchige Pause hatten. Das hatte einfach damit zu tun, dass es am Anfang des Jahres, ja, du hattest noch Besuch aus Deutschland, warst noch in Japan unterwegs. Es war halt kurz nach Silvester erst, das hätte einfach alles nicht so richtig gepasst, deswegen haben wir beschlossen, wir lassen die dann ausfallen quasi, machen dann einfach eine dreiwöchige Pause und steigen jetzt wieder ein. Ich denke, das wird auch niemanden groß gestört haben. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt einfach in die Folge ein. Wieder erwartet euch wie immer News und ein sehr schickes Hauptthema und ein paar Tasties. Diese Woche werden wir ein kleines News-Update wieder haben und zwar geht es dabei um den 3DS und spezifischer um den 3DS Region Lock. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Joe hat sich da auch schon sehr passioniert zu geäußert, was er davon hält. Da gibt es auf jeden Fall recht spannende Neuigkeiten, über die euch Joe dann auch berichten wird. Danach reden wir über, denke ich, das zweite große Thema auf jeden Fall, beziehungsweise wahrscheinlich eins der zwei großen Themen auf jeden Fall, die letzten paar Wochen. Und zwar gab es eben die ersten Daten, konkreten Daten zu den Steam Machines. Wir haben natürlich jetzt schon Prototypen gehabt von Valve, die sie ja schon an die Beta-Tester rausgegeben haben, aber das war ja von Anfang an klar, dass das eben, wie gesagt, Prototypen sind. Jetzt haben wir die ersten Specs und auch zum Teil Preisangaben von der CES, von den ersten ja, Third-Parties quasi, beziehungsweise Second-Parties in dem Fall, die eben mit Valve zusammenarbeiten, also Alternate und Alienware zum Beispiel, die eben schon ihre Maschinen vorgestellt haben. Das heißt, da werden wir dann jetzt konkret ja, von Dingen, die man auch wirklich dann im Laden kaufen kann, Preispunkte und Specs haben. Und als letztes wird euch dann Joe noch berichten über PlayStation Now. Also es wird jetzt immer konkreter quasi, was den Streaming-Service von der PlayStation 4 angehen wird. Ehemals Gaikai in Anführungsstrichen quasi, also jetzt unter dem Titel PlayStation Now. Und ja, da wird euch Joe eben Spezifisches zu nennen. Da haben wir einige neue Infos gekriegt, jetzt eben auch von der CES. Ganz spannend das Ganze. Und dann gehen wir auch schon direkt über ins Hauptthema und diese Woche wollen wir uns so ein bisschen, ja, eigentlich mit dem Spielekonsum von uns Videospielern beschäftigen. Es ist ein recht spannendes Thema, wie ich finde. Es geht ja so ein bisschen darum, ja, wie wir heutzutage mit Spielen umgehen, wie wir Spiele wahrnehmen, wie wir Spiele vor allem aber auch spielen und wie viele Spiele wir auch spielen. Genaues dazu werde ich dann später noch in einer kleinen Einführung erläutern, wenn wir dann zum Hauptthema kommen. Aber ich würde sagen, dann steigen wir direkt mal ein in die News und ins News-Update und den 3DS damit. Was gibt es denn zum 3DS Region Lock Neues zu berichten? Vielleicht auch etwas, das dich ein bisschen, ja, ein bisschen milder stimmt, gegebenenfalls. Naja, milde Stimme ist ja so eine Sache. Aber erst vielleicht erstmal, was eigentlich Sache ist. Und zwar ist es einigen Hackern gelungen, den 3DS Region Lock zu knacken. Und zwar ist das gar nicht so kompliziert, wie sich vielleicht manche vorgestellt haben. Also wie ich weiß, dass wir in einer vorherigen News, ich glaube letztes Jahr war das wahrscheinlich zwangsläufig oder vorletztes Jahr, dass da Gerüchte gab, dass eventuell der Region Lock des 3DS nicht firmwareabhängig ist, also nicht in der Software drin hängt, sondern eben in der Hardware und deswegen nicht so leicht zu entfernen ist. Das ist auf jeden Fall jetzt Geschichte, denn Hackern ist es wie gesagt gelungen, über einen kleinen Exploit den 3DS Region Lock zu entfernen und zu knacken. Das Tolle an dem ist, dass dieser Hack es aber trotzdem nicht erlaubt, ROMs abzuspielen, also gedownloadete Versionen von Spielen, sondern nur legale Spielemodule mit dem Hack auf dem 3DS funktionieren. Mit dem Unterschied natürlich, dass man jetzt auch mit einem europäischen 3DS auch japanische oder amerikanische Spiele abspielen kann. Was man dafür braucht, ist eine 3DS-kompatible Flashkarte, um den Exploit auf dem 3DS zu installieren. Die Krux an der Sache ist allerdings, dass der 3DS keine Firmware haben darf, die schon größer ist als 4.5. Und das ist, glaube ich, ein Problem für viele 3DS-Spieler, inklusive mir, weil die Firmware 4.5 die Firmware ist, die im Dezember 2012, also mittlerweile schon über ein Jahr alt, damals eingeführt wurde. Und wahrscheinlich die wenigsten aktiven 3DS-Spieler noch eine Firmware haben, die auf dem Dings ist. Ich meine, die aktuellsten momentan mit Miiverse und so ist Firmware Nummer 7.0. Von daher ist das so ein kleiner Wermutstropfen. Macht zumindest für mich jetzt erstmal Hoffnung, dass es auf jeden Fall jetzt einen Weg gegeben hat, den Region Lock zu entfernen. Ich sage das jetzt auch ganz offen, dass ich jetzt entweder mir überlege, einen 3DS zu holen, der eine Firmware hat, die nicht größer als 4.5 ist. Oder dass ich zumindest jetzt meinen jetzigen 3DS nicht weiter update und einfach hoffe, dass sich die Hacker jetzt auch hinsetzen und dann auch diesen Exploit für die 7er Version offen machen. Weil du jetzt vorhin gesagt hast, ob mich das jetzt milder stimmt. Ich meine, letztendlich muss natürlich jetzt Hacker kommen, um diesen Region Lock zu entfernen. Nintendo hat damit ja nichts zu tun. Dementsprechend bin ich immer noch sauer auf Nintendo und werde es auch immer noch sein. Völlig zu Recht auch, wie ich immer noch finde. Ich könnte mich jetzt natürlich wieder stundenlang darüber aufregen, dass zum Beispiel Shin Megami Tensei 4 immer noch nicht für Europa angekündigt wurde. Beziehungsweise es wurde angekündigt im April 2013 und seitdem hat Nintendo kein einziges Wort mehr darüber verloren. Das Spiel ist mittlerweile in Amerika draußen und ich verliere momentan jegliche Hoffnung, dass es in Europa noch rauskommt. Ich bin einfach super sauer, dass ich es nicht spielen kann, obwohl das Spiel schon in englischer Sprache erhältlich ist und der 3DS, den ich habe, ist eigentlich in der Lage dazu ist, es abzuspielen. Aber ja. Ja, absolut verständlich. Also ich meine, letztendlich hast du natürlich völlig recht. Das sind natürlich jetzt hat ja nichts mit Nintendo zu tun, dass das jetzt funktioniert. Natürlich auch, wie gesagt, für nur einige Fans. Ich denke, das wird recht eingeschränkt sein. Also die wenigsten Leute, weil, wie du schon gesagt hast, werden wahrscheinlich wirklich nur eine Firmware auf dem Stand haben, sodass es dann wahrscheinlich für die meisten sowieso relativ egal ist. Aber wer weiß, vielleicht kommt es in Zukunft noch. Wir haben uns auch entschlossen, darüber zu reden. Ich meine, da werden jetzt vielleicht die eine oder andere sich am Kopf kratzen und sagen, naja, ist das denn wirklich egal? Wir haben uns entschlossen, darüber zu reden, weil ungefähr alle es tun. Auf Game Trailers, auf Eurogame, immer überall findet man offizielle Artikel dazu, die auch ganz offen auf die Website verlinken, wo genau beschrieben wird, was man machen muss. Letztendlich scheint es da auch die größten Probleme, wenn überhaupt, zu geben, dass man eben quasi seine Garantie verliert, wenn man derartige Dinge macht. Ansonsten, glaube ich, gibt es da keine großen Probleme, vor allem eben auch, weil man es offen empfehlen kann, weil es eben letztendlich nichts daran ändert, dass man trotzdem legal die Spiele kaufen muss, die man spielen möchte. Also auch wenn man ein englisches Spiel spielen möchte, braucht man trotzdem den original Cartridge quasi für den 3DS und man kann eben nicht, wie du schon gesagt hast, ROMs oder dergleichen abspielen, so ist also nicht, dass irgendwie illegale Funktionen wirklich auf dem 3DS damit freigeschaltet werden, sondern letztendlich ist es einfach nur so, dass man wirklich ja den Region Lock umgeht und wirklich nichts anderes. Ich finde auch grundlegend einfach super Sache. Also wenn es noch Leute gibt, die eben auf dem Stand die Firmware haben, zum einen sollten sie sich überlegen, wenn sie es nicht unbedingt selbst brauchen, den vielleicht zu verkaufen. Ich denke, die Dinger sind jetzt ein bisschen mehr was wert geworden dadurch. aber ansonsten eben einfach ja die Möglichkeit nutzen, jetzt einen Region-Free 3DS zu haben. An sich alles eine super Sache. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viele Leute das wirklich tatsächlich noch betrifft und wie viele Leute das wirklich nutzen können. Aber ja, Schritt in die richtige Richtung und zeigt halt eben, dass das so ein bisschen, was wir damals noch so quasi in der Verteidigung von Nintendo gesagt haben, nämlich, naja, Nintendo hat ja gleich von Anfang an gesagt, es gab ja auch eine Petition, die es anscheinend auch immer noch gibt, dass man eben den Region Lock entfernt. Da hat Nintendo ja damals gleich gesagt, sie werden das nicht tun. Ein Stück weit wurde dann vermutet, dass es vielleicht daran liegt, dass sie es auch einfach gar nicht können. Es scheint allerdings nicht der Fall zu sein, dass es eben ja, hardwired ist, sondern wenn es nur in der Software liegt, hätten sie das auch selbst ohne Probleme machen können. Ich meine, der Exploit scheint auch nicht besonders kompliziert zu sein. Jeder, der sich mit sowas mal beschäftigt hat, weiß, dass es auch wesentlich kompliziertere Dinge gibt. Also es scheint relativ einfach sogar zu sein, das zu machen. Also keine Begründung in meinen Augen, dass Nintendo das immer noch nicht getan hat. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Shame on you, Nintendo, aber naja. Ich meine, ihr könntet euch ja wieder rehabilitaten, indem ihr einfach euch jetzt entschließt. Ja, genau, jetzt, wo es eh schon zu spät ist und es eh quasi raus ist und gehackt ist, dann kann man sich doch jetzt einfach offiziell entscheiden, um dem vorzubeugen, hey, wir machen es jetzt offiziell mit einem Patch. Naja, mal abwarten, ich glaube da nicht so richtig dran. Ich auch nicht, wir sprechen hier über Nintendo. Richtig. Naja, ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zur nächsten News und zwar geht es dabei um die Steam Machines. Wir haben jetzt ja schon öfters über die Steam Machines geredet, mehr als genug ja ein Stück weit auch über unkonkrete Sachen. Jetzt gibt es endlich wirklich nochmal konkrete News, abgesehen von den Prototypen, die eben Valve rausgegeben hat, die aber noch letztendlich kein richtig guter Indikator dafür waren, was es jetzt letztendlich für Steam Machines geben wird und vor allem, was auch die Kosten werden. Gibt es jetzt von der CES, von der Pressekonferenz, die Valve da gegeben hat, eben konkrete Daten. Es gibt auch schon Bilder. Wir werden das Ganze auch verlinken natürlich, wo man eben sieht, wie die einzelnen Modelle aussehen. Da sind halt große Hersteller dabei, wie zum Beispiel, ich habe schon genannt, Alternate und Alienware, Gigabit hat etwas dabei und dann halt eher Sachen, die, glaube ich, in den USA eher bekannter sind. Man sieht da schon eine sehr, sehr große Varianz zwischen den einzelnen Sachen. Also manche Sachen sehen einfach aus wie ein etwas schmalerer, kleinerer PC, also wie ein Tower. Manche sehen wirklich aus wie ein Barebone-PC und sind nicht größer als, ja, keine Ahnung, 10 mal 10 Zentimeter ungefähr. Gibt auch welche, die dann eher aussehen wie die Konsolen zum Beispiel, also es ist dann eine relativ ja, große Variabilität. Um die Specs quasi jetzt mal anzugucken, also grundlegend, um das Ganze auch gleich an Preise zu binden, wir haben hier ein relativ großes Preissegment, so die geringsten, die günstigsten liegen ungefähr bei $500 nach den Angaben, die wir jetzt haben, die teuersten bis zu 6.000, beziehungsweise bei manchen weiß man schon, dass sie zum Beispiel grenzenlos. Ja, aber fast grenzenlos, also es gibt auch schon Angaben, dass sie eben zwei GeForce GTX Titans zum Beispiel verbauen wollen. Eine einzelne Titan ist schon ein enorm teures Gerät. Das heißt, allein diese beiden Grafikkarten könnten den Preis recht schnell dann über die 1.000 Euro nur dafür heben. Und wenn man eben dann dazu passende andere Hardware verbaut, dann denke ich, würde es sehr schnell in sehr hohe Preisbereiche gehen. Wie gesagt, es gibt auch schon jetzt bis zu 6.000, die angegeben wurden von Falcon. Grundlegend ist es so, dass wenn man jetzt bei den 500 Euro ungefähr anfängt, dann erhält man einen heutzutage ungefähr Mittelklasse-PC. Der ist auf jeden Fall unter den Specs einer PlayStation 4 oder Xbox One und ich denke, das ist ja quasi das Relevanteste. Wir können auf jeden Fall sagen, also für die Preise, die wir hier jetzt sehen, erreicht man definitiv mit dem Preis einer Xbox One oder sogar PlayStation 4, die ja nochmal $100 oder Euro billiger ist, erreicht man auf jeden Fall nicht denselben, quasi dieselben Hardware-Specs in einer Steambox, so wie es derzeit aussieht. Zumindest nicht, wenn man sie sich nicht selbst baut. Ich denke aber, letztendlich wird es wahrscheinlich ungefähr den Preisen entsprechen, als wenn man sich das Ganze selbst bauen würde. Das war absehbar, ich habe es von Anfang an gesagt, ich glaube, das große Problem ist, dass eben Sony als Abnehmer natürlich ganz andere Deals aushandeln kann mit den Hardware-Herstellern und spezifisch sagen, wir wollen diesen einen Grafikchip und wir kaufen davon millionenfach welche. Genau, das heißt also, da wird es natürlich einen wesentlich besseren Deal geben, was eben dann die speziellen Hardware-Teile angeht und das werden sich natürlich Hersteller wie Alienware und Alternate nicht erlauben können. Ich denke, die werden schon, was ich weiß, ihre 20-30% Rabatt kriegen insgesamt, aber trotzdem ist natürlich die Steambox auf jeden Fall teurer, wenn man jetzt die Hardware-Specs haben möchte, die man eben auf den Next-Gen-Konsolen findet, als die Next-Gen-Konsolen an sich. Es geht dann, denke ich, so in die 1.000-Euro-Bereiche. 800, 900, 1.000 Euro, vielleicht ein bisschen drüber Bereiche, wo man dann ungefähr auf dieselben Stats kommt, die eben die Xbox One und die PlayStation 4 haben. Grundlegend kann man auf jeden Fall sagen, dass die meisten Leute zumindest schon mal SSDs verbauen, relativ unabhängig vom Preis. Im Normalfall sind auch mehr Arbeitsspeicher eigentlich drin, sodass es dann schon so ist, dass man letztendlich ein paar Varianten hat, die dann sogar besser dastehen als die Konsolen. Aber natürlich das Wichtige, die CPU und die Grafikkarte, die natürlich ein Stück weit einfach die Hardwarekraft ausmachen, im Wesentlichen, im Kern, die, wenn man die eben auf dem Niveau haben möchte, dann muss man also auf jeden Fall mit 1.000 Euro rechnen. Ich denke, das ist nichts groß Überraschendes. Ich denke, das ist auch ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Das war einfach absehbar und es hat sich jetzt ein Stück weit bestätigt. Ob jetzt von Valve selbst nochmal irgendwie Dinge kommen, die ein bisschen besser dastehen und wie es letztendlich ist, wenn man sich das Ganze selbst zusammenbaut, das muss man jetzt noch konkret recherchieren. Ich gehe aber davon aus, dass man auf jeden Fall von den Preisen ungefähr jetzt ausgehen kann und das würde auf jeden Fall bedeuten, dass wenn man eben eine Alternative zur Xbox One oder PlayStation 4 4 haben möchte, dann sollte man trotzdem aber auch schon mit ein bisschen einigen Mehrkosten auf jeden Fall rechnen. Also im Fall der PlayStation 4 wäre das ja schon das Doppelte, wenn du einen 800€ Steambox kaufen würdest. Und ich denke, so viel musst du schon ausgeben. Vielleicht ein bisschen ernüchternd für den einen oder anderen. Ich bin nicht besonders überrascht, muss ich sagen. Ich habe da relativ mit gerechnet. Ich denke, das weiß man auch, wenn man es jetzt und hier im Bezug auf die Steambox eben verfolgt hat. Wir haben da jetzt schon öfter drüber geredet und haben eigentlich immer dasselbe gesagt. Trotzdem auf jeden Fall jetzt interessant, dass man jetzt mal die ersten gesehen hat. Und jetzt bleibt eben abzuwarten, wie das dann noch mit der Konkurrenz aussieht. Vielleicht gibt es auch noch andere Hersteller. Wer weiß, was Valve mit den hausinternen Steamboxen macht, wenn sie denn welche rausgeben werden. All das ist jetzt immer noch nicht geklärt, aber zumindest haben wir jetzt mal schon konkret definitiv Zahlen dazu. Und ich muss sagen, wie gesagt, die sind so, wie ich es erwartet habe, aber trotzdem bin ich mir nicht so ganz sicher, wie gut das letztendlich funktioniert. Ich weiß nicht, was sagst du denn dazu? Ja, letztendlich ist es ja, ich glaube, was ja auch in den Diskussionen, die wir schon über die Steam-Machines hatten, ja schon rauskommen ist, letztendlich ist es ja jetzt auch nicht so ganz anders wie mit dem PC-Markt sonst. Außer, dass du jetzt, ich meine, Alienware und Falcon oder wie sie alle heißen, bauen ja auch sonst schon fertige PCs zusammen, die du dann einfach als Stück kaufen kannst, die dann auch alle verschiedene Specs haben, verschiedene Varianten, verschiedene Preise. Von daher ist das jetzt eigentlich erstmal nichts anderes. Das Einzige, was sie jetzt sozusagen im Moment verbindet, ist wirklich das OS, also dass du SteamOS drauf hast. Aber an sich ist, habe ich das Gefühl, die von den Preisen her, von den Specs her und so weiter, könnte, wenn du mir jetzt die komplette Palette, anstatt Steam Machines zu nennen, einfach in PCs mit SteamOS genannt hättest, wäre genau das gleiche rausgekommen. Also so wie immer eigentlich. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie alles groß anders ist, zumal der Steam Controller ja auch nicht auch nur optional ist, also nicht mal fest gebunden ist. Die meisten werden ihn wahrscheinlich nutzen, aber Steam gibt anscheinend auch allen die Freiheit, einfach den Controller nicht mit reinzutun, sondern vielleicht eigene Controller oder Third-Party-Controller reinzutun. Von daher habe ich so das Gefühl, so, naja, man redet zwar von dem Begriff Steam Machines, aber eigentlich sind es ja eigentlich auch nur PCs, wie immer, oder von den Preisen her und von allem dem. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so überrascht wie du. Also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass sie jetzt, dass jetzt sowohl Alienware als auch alle anderen jetzt irgendwie nur so 300, 400, 500 Euro Boxen rausbringen mit extrem hohen Leistungsfähigkeiten. Also ich glaube, man konnte auf jeden Fall erwarten, dass die Preise auf jeden Fall höher sein werden als bei den Konsolen. Ja, definitiv. Wie gesagt, da haben wir ja schon oft genug drüber geredet. Du hast auf jeden Fall auch recht. Also letztendlich ist ja auch die Steambox nichts anderes als ein PC mit einem anderen OS, das eben nicht Windows ist. Quasi mit einem konsolennahen OS. Mehr ist es ja letztendlich auch nicht. Ja, bleibt jetzt abzuwarten. Wie wir schon oft geäußert haben, wir wissen nicht genau, für wen das gecatert ist und wen das letztendlich erreichen soll. Und das ist ein sehr schwieriges Thema. Wir schauen jetzt einfach mal, wenn sie dann letztendlich wirklich erscheinen. Und man sich dann konkret angucken kann, wer denn interessiert ist an so einer Steambox. Ich frage mich halt zum Beispiel auch, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich dann so sein wird, dass dann jetzt, keine Ahnung, dass du in den Saturn gehst und dann halt ganz viele Steamboxen dann da stehen. Also weiß ich echt nicht. Kann ich mir schon vorstellen, dass spezifisch auch mit Steam Machine geworben wird, ja. Und also, ich achte momentan auch gar nicht in den Elektromärkten so auf die Tower, weil man meistens momentan eigentlich nur die Laptops sieht. Aber eigentlich so diese, ich weiß, ich sieht man normalerweise Alienware-PCs in solchen Mainstream-Läden? In Deutschland glaube ich nicht wirklich, nee. Also wenn ich mir sowas wie Saturn... Die musst du wahrscheinlich schon im Internet bestellen, oder nicht? Also ja, also ich denke, es wird bestimmt auch irgendwelche PC-Stores geben, die eben komplett PCs verkaufen. Ich meine, grundlegend, klar, du hast auf jeden Fall recht, die meisten Leute kaufen sich heutzutage keine Spiele-PCs, sondern Arbeits-PCs. Die Leute, die wirklich einen Spiele-PC haben wollen, kaufen im Normalfall die Hardware und bauen sie sich selber zusammen. So wie ich es zum Beispiel auch gemacht habe. Das heißt also, die kaufen sich selten wirklich Komplett-PCs. Ich glaube, Komplett-PCs, wirklich vorher gebaute Komplett-PCs, sind Dinge, die viele PC-Spieler, denen viele PC-Spieler auch nicht unbedingt 100% trauen. Hauptsächlich, weil es eben um sowas geht, wenn du dir einen Alienware-PC kaufst, dann kostet der Unmengen an Geld, weil du auch für den Namen bezahlst. Und wenn du jetzt nicht Alienware kaufst, sondern einen kleineren Hersteller, weißt du nicht genau, was drin verbaut wird. Das ist so ein bisschen die Sache, dass da, glaube ich, die PC-Spieler deswegen ein bisschen skeptisch sind. Ich glaube, bei den Steam-Machines ist ein bisschen was anderes. Alienware ist nicht ganz so teuer, wie sie es, glaube ich, sonst sind, schlicht und ergreifend, weil sie wissen, sie können es nicht sein. Und natürlich ist es hier auch ein bisschen so, dass die meisten Komplett-PCs in diesem Fall der Steam-Machine eben nicht aussehen wie Komplett-PCs. Sie sind schon extra gebaut als Multimedia-Stationen, die eben einfach mehr eine Konsole als an einen PC. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich glaube, für Leute, die wirklich in den PC-Bereich einsteigen wollen und eben sich noch nicht auskennen und keine Lust haben, sich Hardware auszusuchen, bei denen könnte ich mir schon vorstellen, dass die eben an der Steam-Maschine interessiert sind. Einfach, weil es komplett PC ist, dem man ein Stück weit vertrauen kann, über den du relativ viel weißt. Du weißt, wie das OS ungefähr aussehen wird. Es ist nicht so weit weg von deiner Konsole und es ist quasi ein einfacher Kauf. Das ist jetzt quasi so der Bereich, den ich mir vorstellen kann. Aber da gehen wir vielleicht auch ein bisschen zu weit. Wir warten jetzt einfach mal ab, wenn das Ganze dann wirklich absolut in den Startlöchern steht und dann schauen wir mal, was letztendlich draus wird. Ich würde sagen, wir gehen weiter in die nächste News und dabei geht es um, ja, in Anführungsstrichen ehemals Gaikai und jetzt PlayStation Now. Was gibt's denn da zu berichten? Sony hatte ja auch auf der CES eine große Pressekonferenz. Valve hatte ja keine große, die war nach 7 Minuten zu Ende. Aber Sony hatte eine große Pressekonferenz und auch eine Keynote von ihrem CEO Kasirai. Und man hat sich da nicht nehmen lassen, sowohl ganz tolle Verkaufszahlen der PS4 zu verkünden, die sich jetzt schon 4,2 Millionen Mal weltweit verkauft hat, sondern auch sich über den bereits bei der Präsentation der PlayStation 4 im Februar letzten Jahres angekündigten Gaikai Stream Service neue Informationen herauszugeben. Und zwar, wie Merlin schon gesagt hat, wird das Ganze unter dem Namen PlayStation Now anlaufen. Es wird genau so sein, wie man sich vielleicht auch schon ein bisschen gedacht hat, nämlich dass jetzt erstmal zunächst für die PS3 und für die PS4 es möglich sein wird, zumindest Teile, also man weiß noch nicht, wie viele Spiele am Anfang zur Verfügung stehen werden, aber auf jeden Fall Teile der gesamten PlayStation Library auf die Konsolen zu streamen, also PS1, PS2, PS3 Spiele, und das soll später dann auch noch auf andere Sony-Geräte ausgeweitet werden, also die Vita wird auf jeden Fall auch unterstützt werden, Smartphones, Tablets von Sony oder auch Bravia-Fernseher. Man hat auch dazu gesagt, dass man dabei aber nicht aufhören möchte. Also die Vision ist anscheinend, dass man diesen Service in Zukunft auch noch auf andere internetfähige Geräte erweitern möchte, die also nicht unbedingt zu Sony gehören. Ich denke mal, was einem da am ehesten dazu einfällt, ist definitiv der PC. Es wäre natürlich lustig, wenn es dann auch möglich wäre, auf der Xbox One dann PlayStation Now zum Laufen zu bringen. Wage ich zu bezweifeln, aber fände ich trotzdem lustig. Zu den Informationen, wann das Ganze beginnen soll. Also in den USA soll bereits im Januar, also diesen Monat noch, die Beta anlaufen, und der geplante Start des Dienstes, zumindest in den USA, ist dann eben diesen Sommer. Für Europa, also man hat sich auch schon zu Europa geäußert, und zwar ist natürlich so, dass Amerika, dadurch, dass es natürlich mit Kanada, ich weiß gar nicht, ob Kanada mit reinzählt für den Sommertermin, aber selbst wenn, dann wären das nur 2 Staaten. Also relativ überschaubar, während natürlich Europa ein großer Flickenteppich ist und Sony da nicht noch sich erstmal sicher sein muss, dass auch bevor sie diesen Dienst starten, das dann auch in den Ländern, denen es anläuft, dann auch auf jeden Fall funktioniert. Das wird dann auf jeden Fall noch ein bisschen länger dauern. Man beeile sich aber und möchte auf jeden Fall Europa auch damit versorgen. Wie das Ganze auch mit von den Kosten her funktionieren soll, also genaue Preise und so weiter, aber noch nicht. Das Modell, das man aber machen möchte, ist, dass man sich entweder einzelne Spiele leihen kann, also dass man sich dann aus der Library dann bestimmte Spiele aussucht, oder eben, dass man eine Subscription erwirbt, also ähnlich wie das momentan auch bei Netflix für Filme oder bei Spotify für Musik der Fall ist, also dass man sozusagen monatliche Gebühren zahlt und dafür dann einen kompletten Zugriff auf die komplette Library hat. Kommt natürlich auf die Preise an, aber ich denke, dass dieses Subscription-based Modell sich in anderen Medien bereits als erfolgreich erwiesen hat, und denke, dass das ein ganz gutes Modell ist, um auch PlayStation Now dann zu vermarkten. Ich frage natürlich wie immer, wie gut das funktioniert, beziehungsweise was für eine Leitung braucht man denn dafür, damit das Game-Streaming denn wirklich funktioniert. Wir reden jetzt zumindest, wenn man von PS3-Spielen ausgeht, nämlich natürlich von HD-Spielen, jetzt nicht unbedingt Full HD, aber zumindest 720p. Und Sony hat bisher verkündet, dass man wahrscheinlich eine Bandbreite von mindestens 5 Mbit braucht. Also das ist auf jeden Fall empfohlen, absolute Mindestvoraussetzung, um ohne größere Probleme PlayStation Now nutzen zu können. Ja. Wie das jetzt mit Deutsch aussieht, da komme ich jetzt gleich noch dazu. Aber vielleicht erstmal von die ersten Hands-on-Berichte. Also einige, also wie zum Beispiel die Game Informer, haben schon Artikel veröffentlicht zu den ersten Erfahrungen, die sie auf der CES zu PlayStation Now machen konnten. Und zwar war es anscheinend möglich, auf einem Bravia TV-Fernseher und auf der PlayStation Vita entweder Beyond Two Souls, The Last of Us, God of War Ascension oder Puppeteer zu spielen. Und laut Meinung von allen Berichten, die ich bisher gelesen habe, hat es ziemlich gut funktioniert. Natürlich kann man natürlich sagen, der Dienst war natürlich nicht, wurde natürlich nicht von so vielen Menschen gleichzeitig genutzt. Aber trotzdem haben alle schon gesagt, also Latenz und so weiter ist wahrscheinlich oder kann man nicht vermeiden komplett, aber es ist so gering, dass es keinen Einfluss auf die Spielerfahrung hat. Und ich habe auch schon Bilder und Videos gesehen von einem, der The Last of Us auf der Vita gespielt hat, beziehungsweise auf dem Bravia TV, und sie sagen, es sieht fast also fast genauso gut aus, wie wenn du es auf einer normalen Konsole spielen würdest. Sie haben gesagt, es gab, man hat so ein paar Artefakte manchmal gesehen, wenn die Verbindung vielleicht ein bisschen schwieriger war. Also Sony hat auch schon gesagt, sollte die Verbindung kurzzeitig langsamer werden, dann wird einfach automatisch die Auflösung runtergeschraubt oder andere Sachen einfach verringert, um den Datenfluss dann aufrechtzuerhalten. Aber die Reaktionen waren durchwegs positiv. Es wird sich dann jetzt beim Beta-Start wahrscheinlich auch herausstellen, wie das dann funktionieren wird, wenn dann ganz viele User darauf zugreifen. Aber das klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Ja, also ich würde einfach eigentlich sagen, ich meine, jetzt viel Spannendes oder Neues hat man jetzt nicht. Das Einzige, was ich jetzt wirklich spannend fand, ist eben dieser Plan von Sony, dass man das in Zukunft auch noch auf andere Peripherie, also andere Geräte außerhalb des Sony-Biotops sozusagen ausweiten möchte. Ich denke, vor allem PC-Spieler können sich da auf jeden Fall freuen, dass sie dann vielleicht auch in den Genuss von Sony-exklusiven Spielen kommen werden. Bei Europa und der Mindesthorizon von 5 Mbit ist natürlich so eine Sache. Also ich habe heute gerade deswegen nochmal angeguckt, so aktuelle Daten, Deutschland und Internet zum Beispiel. Und habe dann einen ziemlich aktuellen Artikel gefunden, der ist nicht mal ein halbes Jahr alt, in dem noch steht, dass fast 70% der deutschen Haushalte nicht, also kein schnelleres Internet haben als 6 Mbit. Das sagt ungefähr alles darüber aus, wie schwierig es sein wird, in Europa wirklich PlayStation Now ohne größere Probleme zu laufen zu bringen. Also bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, wie das hier in Europa funktionieren wird. Ich glaube, wir in Tübingen haben eine Leitung, die gerade so funktioniert oder funktionieren würde. Wie gut es dann letztendlich dann laufen wird, ist halt so eine Frage. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es in Deutschland, zumindest wenn man nicht in der Großstadt wohnt, schwierig werden könnte mit diesem Dienst. Also Amerika kann ich mir gut vorstellen, dass es klappt. Natürlich hast du auch da Probleme auf dem Land teilweise. Aber zum Beispiel Japan ist vom Internet oder generell Asien oder auch Südkorea ist so gut ausgebaut. Ich glaube nicht, dass es hier größere Probleme geben wird, was Bandbreite angeht. Aber Europa, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, absolut. Ja, definitiv. Also ganz kurz noch nebenher so ein kleines Mini-Ding. Also was ich noch ganz cool fand, war, dass sie eben auch von Anfang an schon gesagt haben, dass sich Safe Games auf jeden Fall komplett übernehmen lassen werden. Ja. Egal auf welchem Device du spielst. Das heißt, wenn du von der Vita auf dein Fernseher wechselst und wieder auf die Vita oder aufs Tablet oder dergleichen, kannst du immer dasselbe Spiel weiterspielen. Ich meine, das ist relativ selbstverständlich, aber trotzdem kann man es ja nochmal erwähnen. Ansonsten, glaube ich, würde ich mich dir anschließen. Also ich glaube, das große Problem und die große Krux ist tatsächlich die Internetverbindung, die wir dann hier in Europa haben werden. Wie das letztendlich in Amerika funktioniert, da bin ich auch noch relativ gespannt. Ich meine, wir können uns vielleicht noch an OnLive erinnern. Das ist auch noch nicht so lange her. Das ist halt eben der erste große Streaming-Dienst, der quasi auf den Markt gekommen ist. Richtig viel passiert ist damit eigentlich nicht und es lief auch nicht so wahnsinnig gut und war eben stark abhängig. Ich kann es nicht vergleichen mit diesen 5 Mbit, die Sony da angibt. Wir können eh noch nicht sagen, ob das tatsächlich alles 100% so stimmt, ob man wirklich mit einer, sagen wir zum Beispiel 6 Mbit-Leitung tatsächlich ohne Probleme spielen kann. Das wird sich dann jetzt erst zeigen. Allerdings steht auch die Beta jetzt ja kurz bevor. Also sie wollen im Januar jetzt in den USA mit der Beta starten. Ich denke, spätestens dann wird man auch eben von Usern konkretere Zahlen kriegen und dann soll es ja auch schon im Sommer 2014 überhaupt allgemein auf den Markt kommen, also nutzbar sein. Von daher lange hin ist es nicht mehr und entsprechend muss man jetzt auch nicht mehr lange dann auf die ersten Ergebnisse warten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, das klingt auf jeden Fall cool und ich bin vor allem natürlich hauptsächlich gespannt, weil es eben ja für die PlayStation quasi fast alle, das heißt fast alle Konsolen, die bislang rausgekommen sind, natürlich nicht im vollen Maße, du wirst nicht jedes PlayStation 1 und 2 Spiel spielen können, aber für mich ist gerade interessant, als jemand, der nie PlayStation 2 besessen hat und eben noch einige Spiele auf der PlayStation 3 hat, die er gerne spielen würde, gegebenenfalls tatsächlich in Zukunft auch auf dem PC spielen zu können. Ich finde es nicht besonders abwegig, es macht sogar Sinn. Wir haben schon in der Vergangenheit gesehen, dass Sony auch schon eine Kooperation mit Valve hatte, was Steam auf der PlayStation 3 und umgekehrt anging. Also von daher, denke ich, ist das nicht so weit entfernt und wäre natürlich für mich mega spannend, also jetzt wirklich über Stream gegebenenfalls so ein oder zwei Spiele von der PlayStation 3, aus der PlayStation 3-Ära noch spielen zu können, gerade zum Beispiel Last of Us, die ich sonst wahrscheinlich so nicht spielen könnte, das wäre schon eine ziemlich coole Sache, wie ich finde. Ja, bleibt jetzt mal abzuwarten, aber spannend ist das Ganze auf jeden Fall. Dann müssen wir jetzt halt mal gucken, wie es dann letztendlich mit den Bandbreiten aussieht. Ich denke auch, dass Europa da das größte Problem haben wird, wenn es eben daran geht, dass das Ganze eben nicht ganz 100% flüssig läuft, weil es eben ja nicht mit der Verbindung einhergehen kann. Aber warten wir mal ab. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir über ins Hauptthema. Ja, und wie schon erwähnt, wollen wir jetzt gerade so ein bisschen dann im Hauptthema über das Konsumverhalten von uns Videospielern vielleicht reden, im weitesten Sinne. Es ist ein relativ weit gefasstes Thema und wir werden es auch ein bisschen spezifizieren. Ich glaube, genau, zum Beispiel, wie viel Bier wir, genau. Wie viel Bier der Klasse Videospieler. Richtig. Oder wie viel Mountain Dew nach bekannten amerikanischen Klischees. ja, also es geht konkret eigentlich darum, dass du vor einiger Zeit mal überlegt hast, dass du, beziehungsweise du hast mal kontrolliert, gerade auch durch howlongtobeat.com, wie viele Spiele du eigentlich im letzten Jahr gespielt hast und bist drauf gekommen, dass du insgesamt 25 Spiele letztes Jahr gespielt hast. Das klingt jetzt ja erstmal viel, wenn man darüber nachdenkt, wie lang so ein Jahr dann ist und wie viele Spiele vor allem letztes Jahr auch rausgekommen sind, dann ist das eigentlich relativ wenig. Und ich glaube, letztendlich ist dir aufgefallen, dass du sogar, ja, von den Spielen gerade auch, die du spielen wolltest, sogar relativ wenig Spiele gespielt hast. Und ich glaube, dass du mit 25 Spielen in diesem Jahr, du hattest ja letztes Jahr vor allem auch relativ viel Zeit, ja, zu spielen, ein Stück weit sogar relativ, ja, sagen wir jetzt mal, viel von dem gespielt ist, was du so spielen wolltest. Und dass wahrscheinlich sogar der ein oder andere Videospieler letztendlich sogar weniger gespielt hat. Und ich glaube, der Ausgangsgedanke war einfach dahinter, dass wir festgestellt haben, dass man immer wieder darüber redet, ah, es gibt zu wenig Spiele auf dieser Plattform, es gibt noch zu wenig gute Spiele, zu wenig gute Exklusivtitel. Wir reden ständig und ewig darüber, dass wir mehr qualitative Spiele brauchen. Und selbst wenn es viele qualitative Spiele gibt, dann reden wir auch fast über jedes einzelne von denen. Natürlich auch gerade heutzutage durch das Internet, durch moderne Medien, wir kriegen letztendlich über jedes größere Spiel etwas mit. Jedes Spiel, das irgendwie diskutiert wird, egal ob kontrovers oder weil es eben gehypt wird oder weil es irgendwie ein Indie-Jam ist oder eben ein kleiner Geheimtipp. Wir kriegen letztendlich über fast alle Spiele, die heutzutage rauskommen und von irgendeiner Relevanz sind, letztendlich irgendwas mit. Und dadurch, glaube ich, unterhalten wir uns relativ konkret, auch nicht nur wir hier im Podcast, sondern der allgemein, die meisten Videospieler, über fast jedes große Spiel. Wir haben eine Meinung dazu, wir sind gehypt drauf, wir freuen uns drauf. Allein schon, wie oft wir hier im Podcast gesagt haben, wow, ich habe so Bock auf dieses Spiel und bin so gespannt. Und letztendlich, wenn man, glaube ich, mal zurückschaut, dann stellt man fest, dass man trotz all diesen Hypes und trotz all dieses Redens über Videospiele, spielt man, glaube ich, einen Großteil der Spiele letztendlich gar nicht. Und das ist so eine verrückte Diskrepanz eigentlich, dass wir beschlossen haben, wir würden ganz gerne mal drüber reden. Vor allem, weil es nämlich auch noch so ein bisschen mit etwas anderem zusammenhängt, über das wir uns letztens unterhalten haben. Nämlich hast du einen Thread im NeoGAF-Forum gefunden, wo jemand sich mal die Mühe gemacht hat, quasi statistisch aufzuarbeiten anhand von Trophies auf der PlayStation 3, wie viele Leute eigentlich konkret Spiele durchspielen. Das ist natürlich ein relativ kleiner Ausschnitt jetzt gewesen, aber ich denke trotzdem ein Stück weit statistisch, indem er eben hauptsächlich Spiele, die er selbst gespielt hat, überprüft hat und hauptsächlich waren das eben Shooter mit der Begründung schlicht und ergreifend, dass Shooter sich halt aufgrund ihrer relativ linearen Struktur und auch vor allem auch ihrer relativ klaren Struktur ganz gut bewerten lassen, inwieweit jemand eben einen Shooter durchgespielt hat oder bis wohin er ihn gespielt hat. Was natürlich bei so einem offenen Spiel wie Skyrim zum Beispiel schwer möglich ist, wenn man es jetzt an der Hauptquest zum Beispiel festmachen würde, dann, naja gut, gibt es vielleicht Leute, die haben 20 Stunden Skyrim gespielt, die Hauptquest durch und gelten damit als jemand, der das Spiel durchgespielt hat, wohingegen andere Leute vielleicht 100 Stunden mit dem Spiel verbracht haben, die Hauptquest aber nie abgeschlossen haben und deswegen als jemand gelten, der das Spiel eben nicht durchgespielt hat. Deswegen glaube ich, ist in dem Bereich ein bisschen schwieriger und deswegen hat er sich halt die Shooter genommen, was glaube ich auch ein ganz guter Ansatz war. Und ich glaube, bei der ganzen Auswertung ist letztendlich eigentlich rausgekommen, viele von uns spielen die Spiele, die wir uns quasi auch wirklich dann im Laden kaufen, auf der PlayStation 3 gibt es ja quasi keine andere Möglichkeit, als dass diese Spiele eben eigentlich gekauft sind oder gegebenenfalls natürlich auch ausgeliehen. Trotzdem sind diese Spiele oft nicht ganz durchgespielt. Ich glaube, bei manchen Spielen sind sogar mehr als die Hälfte, sogar ein Großteil der Leute, bei den meisten ist mehr als die Hälfte, bei einem Großteil sogar mehr als drei Viertel der Leute haben dieses Spiel nie durchgespielt, nie ganz abgeschlossen. Das ist natürlich jetzt zum Teil bei den Spielen, dass es Leute gibt, die eben einfach nur das letzte Level nie ganz durchgespielt haben. Es gibt aber auch Spiele, bei denen sind manche Leute nicht über das erste oder zweite Level hinausgekommen, obwohl noch 20 andere auf sie gewartet haben. Das heißt also ein Stück weit, ja, wollen wir heute drüber reden, wie wir denn überhaupt mit Videospielen umgehen, wie wir sie denn konsumieren, wie wir denn als Videospieler immer irgendwie was Neues brauchen und immer sehr schnell mit Kritik bei der Hand sind, wenn ein Spiel offensichtlich für uns zumindest nicht dem aktuellen Standard der restlichen Videospielindustrie entspricht. Wir sind immer schnell der Meinung, dass das ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß, das muss man anders und besser machen. Wir reden sehr, sehr viel über Spiele, wir bewerten sehr, sehr viel Spiele, aber wir spielen konkret relativ wenige Spiele. Ich glaube, wenn man bemisst, wie viele Leute über ein Bioshock Infinite geredet haben und wie viele Leute ein Bioshock Infinite gespielt haben, da ergibt sich, glaube ich, ein sehr, sehr großer Krater. Und das Lustige ist, wir natürlich nicht darauf hinweisen, dass wir beide Bioshock Infinite noch nicht gespielt haben. Ja, naja, ein Stück weit halt eben schon. Ich glaube, das ist nämlich gerade die Sache und deswegen habe ich mich auch so persönlich betroffen davon gefühlt. Ich habe mir da vorher nie Gedanken drüber gemacht und ich war auch einer von denjenigen, oder ich bin einer von denjenigen, die auch immer noch behaupten, ich habe, glaube ich, einen Großteil der Spiele, die ich mir zugelegt habe im Laufe meines Spielerlebens, habe ich einen Großteil auf jeden Fall beendet und durchgespielt. Trotzdem, ich glaube, ich passe vielleicht nicht unbedingt in das Schema rein, aber ich passe auf jeden Fall in das Schema von jemandem, der sich eben sehr intensiv mit dem Medium auseinandersetzt und sehr intensiv über Spiele redet, aber tatsächlich einige der großen Blockbuster noch gar nicht gespielt hat. Ich meine, das hat natürlich zum einen seine Ursache darin, dass ich zum Beispiel keine PlayStation 3 oder Xbox 360 besessen habe. Was bedeutet, alle Exklusivspiele für diese Konsolen habe ich logischerweise nicht gespielt. Das ist bei den meisten relativ egal, aber zum Beispiel Spiele wie zum Beispiel The Last of Us oder Heavy Rain, über die ich gerne rede, weil sie mich, glaube ich, einfach interessieren, auf die ich gespannt bin und die ich vom Thema her toll finde, sind Spiele, die ich nicht gespielt habe. Das ist, wie gesagt, bei der Konsole nochmal, sagen wir mal, ein Stück weit in Ordnung, weil ich es einfach in dem Sinne nicht konnte. Aber selbst sowas wie Bioshock Infinite, das ist ja nun auch schon öfters gefallen in unserem Podcast hier, vom Namen her. Wir haben schon öfter drüber geredet, trotzdem habe ich es noch nicht gespielt. Und ich bin sogar noch derjenige von uns beiden, der wahrscheinlicher es spielen wird. Du bist jemand, der eben keine Ego-Shooter mag. Ja. Du wirst es vielleicht auch einfach nie spielen, wer weiß. Wir haben auch über Mass Effect gerade vorher in der Diskussion, als wir schon so ein bisschen vor dem Podcast drüber geredet haben, haben wir auch über Mass Effect geredet. Da hast du auch gesagt, naja, das werde ich vielleicht auch einfach nie spielen. Das ist so ein Spiel, über das man reden muss, über das man Bescheid weiß, aber vielleicht wirst du es einfach nie spielen. Es ist ein Shooter, es ist jetzt schon relativ lange vorbei, der große Hype drumherum. Dein Backlog sind 41 Tage Spielzeit ungefähr. Richtig, und besteht halt vor allem aus JRPGs. Und wenn man sich dann überlegt, mein Backlog besteht momentan, also der Backlog aus den Spielen, die ich schon gekauft und nicht gespielt habe. Also es gibt ja noch den imaginären Backlog, den ich wenigstens nenne. Ich meine, das kennt ja jeder von uns. So Spiele, so, ach, das würde ich auch noch spielen oder werde ich dann irgendwann auch mal kaufen, wenn ich die Zeit habe. Aber um ehrlich zu sein, diese Konditionalität, wenn ich mal Zeit habe, wird wahrscheinlich nie eintreten. Also ja, das mal ganz im Ernst. Ich habe 24 Spiele, wie gesagt, in meinem richtigen Backlog und der wird wahrscheinlich im Schnitt nach How Long to Beat schon 41 Tage brauchen. Das heißt, ich kann froh darüber sein, wenn ich es schaffe, diese 24 Spiele in diesem Jahr überhaupt durchzuspielen. Und es ist ja nicht so, als würden dieses Jahr keine neuen Spiele mehr erscheinen. Sprich, letztendlich werde ich immer, wahrscheinlich, es sei denn, ich höre auf, Spiele zu kaufen, werde ich immer zumindest einen imaginären Backlog haben, weil ich es wahrscheinlich gar nicht schaffen werde, mehr Spiele in einem Jahr durchzuspielen oder von einem vom letzten Jahr, die noch übrig sind, durchzuspielen, als neue Spiele, die ich spielen möchte, im neuen Jahr zu kommen. Natürlich muss man natürlich da sich erstmal überlegen, was für eine Art von Spieler ist man überhaupt. Wenn man jetzt wirklich nur so ein Gelegenheitsspieler ist, also ich sage jetzt mal Casual-Spieler, dann wird das wahrscheinlich nicht so wichtig sein. Aber ich habe immer das Gefühl, so, ja, man möchte irgendwie, wenn man über bestimmte Sachen redet oder über Spiele, über die Branche, die Industrie redet, dann muss man auch gewisse Spiele einfach kennen und selbst gespielt haben, um wirklich was dazu sagen zu können. Beziehungsweise ich habe auch einfach als Fan an sich das Gefühl, ich möchte einfach so ein bisschen, soll ich sagen, da kommt vielleicht so ein bisschen der Completionist raus, so, ja, ich möchte irgendwie so alle Blockbuster zumindest mal gespielt haben, dann kann ich auch meine eigene Meinung dazu bilden. Oder beziehungsweise es könnte auch einfach viel Spaß machen, weil vielen Leuten hat das anscheinend gefallen, vielleicht gefällt es dir dann selbst auch. Und dementsprechend habe ich dann irgendwie auch so dieses verspüre ich auf dieses Verlangen, so, oh, das würde ich jetzt auch gerne spielen und das und das und das und das auch. Und das sage ich dann auch oft und wenn man dann ganz genau darüber nachdenkt, merkt man einfach, man wird wahrscheinlich nie die Zeit dafür haben, weil es wahrscheinlich immer Spiele geben wird, die dann einfach interessanter sind als die Spiele, wo man halt sagt, das sieht schon ganz interessant aus, würde ich schon mal spielen. Aber ja, da gibt's halt noch ganz viele andere Spiele, wo du halt denkst, das sieht super cool aus, ich will es auf jeden Fall spielen. Also, ja, ist einfach schwierig. Und dementsprechend habe ich auch das Gefühl, naja, selbst wenn ich habe jetzt wirklich so ein bisschen drüber nachgedacht, selbst wenn ich die ganze nächste Generation aussetzen würde, könnte ich wahrscheinlich immer noch genug Sachen zum Spielen finden von den Generationen davor. Also ich glaube nicht, dass wir uns groß Gedanken darüber machen müssen, dass wir keine Spiele mehr zum Spielen haben werden in der nahen Zukunft. Ja, absolut. Ich meine, es geht natürlich vielleicht auch ein Stück weit einher damit, dass wir beiden eben klassische Rollenspieler sind. Und Rollenspiele fressen nun mal mehr Zeit. Also wenn jemand zum Beispiel hauptsächlich Shooter konsumiert, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, in einem Jahr die wichtigsten und für einen selbst relevantesten und spannendsten Shooter zu spielen, weil ein Shooter, sagen wir mal, mit 8 bis 12 Stunden im Schnitt wahrscheinlich einfach wesentlich weniger Zeit frisst als zum Beispiel ein Skyrim. Und ein Skyrim ist zum Beispiel noch ein Spiel, das habe ich jetzt schon 80 Stunden gespielt und das werde ich aber irgendwann nochmal installieren. Ich weiß ganz genau, das ist wie mit allen anderen Elder Scrolls-Teilen oder mit allen anderen großen Rollenspielen auch. Die sind nicht nur groß, die haben vor allem im Normalfall durch ihre große Welt auch einen Wiederspielwert. Ein Witcher 2, das jetzt zum Beispiel im Vergleich zu einem Skyrim überhaupt gar kein Open-World-Spiel ist. Also bei Skyrim könnte man ja sagen, das ist ein Open-World-Spiel, da gibt es immer was Neues zu entdecken. Ein Witcher 2, das halt sehr story-driven ist, wesentlich kleinere Areale hat, wo man sagen könnte, zumindest da wäre der Wiederspielwert vielleicht geringer. Allein schon durch die tausenden Entscheidungen, die man treffen kann, lohnt sich auch das, definitiv nochmal das durchzuspielen. Und in dem Sinne weiß ich jetzt schon, dass ich allein mit den Rollenspielen, die ich schon gespielt habe, sogar noch in Zukunft Zeit verbringen werde, weil ich einfach Lust haben werde, irgendwann sie nochmal zu spielen. Skyrim habe ich schon zweimal durchgespielt und ich weiß, ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal stehen nicht außer Frage. Ich habe letztens erst wieder Oblivion gespielt. Das sind so Spiele, die man dann auch immer wieder mal in die Hand nimmt, eben auch aufgrund ihrer Größe. Und ich glaube, alleine deswegen ist es natürlich immer nochmal für Spieler, zu denen auch wir zum Beispiel gehören, für Rollenspieler immer natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Ich glaube, unser Backlog ist nochmal größer und schwieriger auch anzugehen, weil wie du auch schon oft genug gesagt hast, auch kurz bevor du nach Japan gegangen bist, hattest du so eine kleine Phase, ein kleines Loch quasi, in der du nichts Konkretes zum Spielen hattest. Du hattest gerade ein Spiel fertig und hättest jetzt ein neues anfangen können. Und da waren dann so Spiele wie zum Beispiel Witcher 2, aber du hast gleich gesagt, es lohnt sich nicht, die jetzt anzufangen, ich kann sie vor Japan eh nicht zu Ende spielen. Und allein durch sowas muss man natürlich ganz anders planen, auch ein Stück weit. Trotzdem, glaube ich, ist es ein allgemeines Ding eben in unserer Industrie und jetzt gehe ich dann gleich erst noch darauf ein, was es überhaupt bedeutet, auch Spiele überhaupt gar nicht durchzuspielen. Aber es ist eben immer so eine Sache, dass man sehr schnell mit diesem Spruch bei der Hand ist, ach, es gibt einfach noch nicht genug gute Spiele für die neue Plattform. Auch Leute, die zum Beispiel gesagt haben, naja, für die PlayStation 4 gibt es jetzt noch nicht so konkret viel zu spielen, deswegen werde ich mir die erstmal nicht kaufen. Ich glaube, das ist das einzige Mal, wo das sogar halbwegs der Wahrheit entspricht, aber trotzdem würde ich immer noch behaupten, auch für die PlayStation 4 gibt es jetzt schon genug Spiele, wenn du einen etwas breiteren Spielegeschmack hast, mit denen du relativ viel Zeit verbringen kannst, bis eben die nächsten Spiele rauskommen. Es ist einfach, glaube ich, so ein bisschen die Krankheit, die sich, glaube ich, dann auch vielleicht ein bisschen, und deswegen verbinden wir das Ganze auch, im Durchspielen oder Nicht-Durchspielen der einzelnen Spiele zeigt, dass wir eben so kurzweilig unterhalten werden wollen. Gutes Beispiel dafür ist, glaube ich, auch, und da haben wir ja letztens auch schon das öfter mal drüber geredet, wir zwei, Watch Dogs. Watch Dogs war eins der am meisten gehypten Spiele 2013. Alle waren endlos gespannt darauf. Dann wurde es verschoben. Und zugegebenermaßen hat Ubisoft nicht gerade irgendwie einen guten Job gemacht in Hinsicht, dass sie das Spiel den Leuten irgendwie ins Gedächtnis immer mal wieder rufen. Es gab keine neuen Trailer, es gab keine neuen Ansagen, es gab zwischendurch ein Interview, wo gesagt wurde, es ist uns sehr schwer gefallen, das Ganze nach hinten zu verschieben. Und es wurde nur aufgrund gewisser, sehr konkreter Probleme quasi gemacht. Aber letztendlich ist das Spiel allem Einvernehmen nach komplett aus dem Bewusstsein der Spieler verschwunden, habe ich das Gefühl. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich das irgendjemandem vorwerfen möchte. Mir geht's genauso. Ich habe in den letzten 3 Monaten, glaube ich, nicht einmal über Watch Dogs nachgedacht. Seitdem klar war, das ganze Spiel kommt erst 2014, war das für mich komplett aus den Augen, aus dem Sinn. Und ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass gerade auch deswegen das Spiel sich vielleicht in 2014 gar nicht so gut verkaufen wird. Einfach, weil es heutzutage einfach nicht geht. Also du musst dieses Medienspektakel haben zum Launch eines Spiels und einfach hoffen, dass es sich gerade deswegen so gut verkauft, weil heutzutage, und das ist eben das, was ich eben gerade schon gesagt habe, heutzutage Spieler, glaube ich, einfach wie mit allen Medien kurzweiliger unterhalten werden wollen. Die brauchen immer so den Hype des Neuen. Die brauchen immer, das macht jetzt etwas konkret anders als das andere. Und es gefällt ihnen auch nur so lange, wie eben dieser Geschmack des Neuen noch anhält. Sobald der weg ist, werden viele Spiele, glaube ich, in die Ecke geschleudert. Und das ist eben auch der Teil, auf der jetzt quasi der dritte Part meines viel zu lang ausgeführten Arguments ist, dass eben auch viele Leute ihre Spiele nicht mehr durchspielen, weil sie den Reiz verlieren für die meisten Leute, nachdem eben das Neue gesehen ist. Nachdem ich einmal gesehen habe, was das Neue an diesem Spiel ist, möchte ich eigentlich schon wieder zum nächsten. Ich habe schon wieder über 3 andere Spiele geredet, die irgendwas leicht anders machen, was super spannend klingt. Die werde ich jetzt alle 3 vielleicht mal oder vielleicht nur 1 oder 2 ausprobieren und sobald das Neue da verflogen ist, werde ich wieder zum nächsten gehen. Also wir wollen immer mehr Fast Food ein Stück weit. Und Shooter passen da natürlich gut rein und es gibt auch bestimmt noch genug Leute, die ihre Rollenspiele durchspielen, aber glaube ich trotzdem ist es insgesamt ein allgemeiner Trend und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Und gerade bei Watch Dogs bin ich jetzt echt gespannt, was da draus wird. Also wie sie das letztendlich verkauft und wie das angenommen wird. Ich meine, es kommt jetzt natürlich auch darauf an, wann dann jetzt Watch Dogs letztendlich erscheint. Ich meine, der März, klar, der ist jetzt schon so voll, da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen, aber ich meine, es gibt immer dieses Sommerloch und da haben dann auch vielleicht wieder ein paar Spiele sozusagen die Chance, sich dann da auch wieder, sag ich mal, davon abzuheben. Aber zu deinem anderen Argument, klar, Rollenspiele sind lang und ich würde sogar behaupten, dass das japanische Rollenspiele im Schnitt sogar noch länger sind als westliche. Ganz einfach deswegen, weil anders als in Skyrim, was man theoretisch, wenn man nur die Main Story nimmt, in, weiß nicht, 5 Stunden durchspielen kann, ist das realistisch? Ja, oder? Wenn man weiß will, kann genau. Man schon in... Wenn man nicht das erste Mal spielt und quasi weiß, was man machen muss und durchmarschiert, dann denke ich schon, ja. Aber die meisten JRPGs ist ja zumindest so, dass du selbst fürs richtige, einfach nur ganz schnelle Durchspielen der Main Story brauchst schon mindestens, meistens 30 bis 40 Stunden, wenn nicht sogar noch mehr. In Persona brauchst du mindestens 80. Weil auch und, der Fokus natürlich ein bisschen mehr richtig. Auf dir liegt. Ja. Und natürlich bei einem JRPG hast du meistens auch die andere Struktur, dass du meistens keine Open World hast, meistens da werden jetzt viele vielleicht das den JRPGs vorwerfen, vielleicht zu viele Dungeons haben, du läufst durch sehr viele Dungeons, sehr viele Städte, besuchst sehr viele Orte, bis du dann irgendwann beim Endboss ankommst, wodurch das Spiel sich natürlich in die Länge zieht. Und da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass es heutzutage, wie du ja schon gesagt hast, wir wollen immer mehr neue Reize haben. Irgendwann ist auch das neueste Kampfsystem in einem RPG ist irgendwann dann auch ausgereizt, wenn man dann irgendwie dann das 300. oder das 400. Mal kämpft. Und man möchte dann doch lieber wieder zum nächsten RPG, wo das dann vielleicht mit einem komplett neuen Setting, komplett neue Charaktere, komplett neues Kampfsystem. Und ich glaube, das ist wirklich die Herausforderung, vor allem ist natürlich bei diesen längeren Spielen, dann den Spieler bei der Stange zu halten. Und ich kann das auch nachvollziehen. Auch ich als großer Fan von JRPGs spüre natürlich in manchen Situationen, wenn man dann 45 Stunden drin ist oder 55 Stunden drin ist, da gibt's dann auch mal ein, zwei Dungeons, wo es dann einem wirklich ein bisschen zäh vorkommt jetzt auch. Und man auch das Gefühl hat, okay, jetzt fühlt sich das schon ein bisschen wie Arbeit an. Und ich glaube, das ist immer so ein Problem. Also diese Balance zu schaffen, vor allem bei diesen langen Spielen, den Spieler wirklich durch ein gutes Pacing, vielleicht auch durch eine gute Abwechslung zwischen Gameplay und Story und so weiter, bei Laune zu halten, ist echt extrem schwierig. Und ja. Da stellt sich natürlich auch die Frage, also ich hatte auch letztens da schon ein paar Threads dazu gelesen, auch im NeoGAF zum Beispiel, sind viele Spiele vielleicht vor allem RPGs oder vor allem JRPGs vielleicht auch einfach zu lang. Also, wie sagt man das auf Deutsch? They overstay their welcome. Und ja. Ich glaube, alle wissen, was du meinst. Ja, das ist halt immer so die Sache. Einerseits würde ich halt immer sagen, naja, ein Spiel, das ich irgendwie 70 oder 80 Stunden gespielt habe und das die Sache halbwegs gut gemacht hat, habe ich viel mehr dieses Gefühl von, okay, ich habe jetzt wirklich eine richtig lange und epische Reise hinter mir, als wenn ich das Ganze in 10 oder 15 Stunden durchgespielt hätte. Ich glaube, dass es für eine Story oder für das Narrativ an sich das gar nicht so wichtig ist, weil wir haben auch schon Spiele mit 10 Stunden gesehen, die extrem gute Stories und gut ausgearbeitete und gut geschriebene Stories gehabt haben. Aber ich glaube trotzdem dieses Gefühl von vor allem bei einem Party-Rollenspiel, diese Bindung an diese Charaktere, die nur dadurch noch stärker wird, dass man länger mit denen unterwegs ist, ist ja das gleiche, wie man, wenn man ein Buch liest. Also ein Buch möchte man ja auch nicht in 2 Stunden lesen und das Gefühl hat, dass dann vielleicht nicht, vor allem wenn man einen großen Cast von Charakteren hat, dass man da nicht so eine große Bindung an diese Charaktere aufbauen kann. Aber ja, letztendlich stimme ich dir völlig zu. Ich glaube auch, dass wir, oder auch ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich mich dann halbwegs auch in manchen Phasen also zwinge, okay, ich spiele jetzt nur dieses Spiel erstmal und spiele es fertig, weil ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt abbreche und ein neues Spiel anfange, natürlich ist das neue Spiel in dem Moment natürlich erstmal interessanter, weil es einfach neu ist, weil es anders ist, weil es wieder neue Reize sozusagen auslöst. Und ich glaube, gerade dieses Phänomen, was ich früher auch oft erlebt habe, führt eben dazu, dass man Spiele einfach nicht mehr durchspielt, weil wenn man dann erstmal wieder 3 andere Spiele gespielt hat, dann hat man vielleicht sogar vergessen, wo war man eigentlich und was muss man jetzt nochmal machen und jetzt muss ich nochmal zu diesem Spiel zurück und das fühlt sich dann ganz schwierig an, da zurückzukehren. Also ich kenne das von mir selbst und es ist mir immer sehr schwer gefallen, wieder zurückzukommen und es ist mir auch wirklich nur in den wenigsten Fällen auch wirklich gelungen, wenn ich es wirklich mal gemacht habe, dass ich ein Spiel mittendrin sozusagen auf Eis gelegt habe, um später zurückzukommen. Letztendlich bin ich dann wirklich selten wieder zurückgekommen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also ich würde, wie gesagt, schon behaupten, dass ich eigentlich die meisten Spiele, die ich gekauft habe, durchgespielt habe. Was ja zwangsläufig auch quasi das, was du gerade beschreibst, mit einschließt, dass ich eben zurückgekommen bin und sie nochmal gespielt habe. Bei mir geht es sogar bei relativ vielen Spielen so, dass ich Spiele anfange und in dem Moment vielleicht einfach nicht der richtige Moment für das Spiel ist. Ich weiß, es mit Witcher 2 zum Beispiel am Anfang so war. Das habe ich installiert und in dem Moment, ich weiß gar nicht, was ich davor gespielt hatte, aber in dem Moment bin ich in das Spiel gekommen und hatte nicht das Gefühl, ich will mich jetzt wirklich mit diesem Spiel auseinandersetzen. ich will mich nicht in diese Welt einarbeiten, ich möchte mich nicht jetzt mit diesen ganzen Entscheidungen beschäftigen. Ich hatte das Gefühl, ich hatte in dem Moment einfach keine Lust. Und ich habe das Spiel gespielt für 10 Stunden ungefähr und habe es dann einfach deinstalliert und wieder gelassen. Ich glaube, bei mir ist die Sache, wenn ich zu einem Spiel zurückkehre, im Normalfall mache ich dann aber auch einen klaren Strich. Also wenn es zum Beispiel jetzt bei mir so wäre, ich hätte jetzt ein Spiel installiert, würde dann einfach, weil ich gerade ein bisschen Lust auf was anderes habe, nochmal ein neues Spiel anfangen und würde das quasi parallel brach liegen lassen. Dann würde ich aber auch gleich sagen, dann ist jetzt auch Cut, ich deinstalliere es und wenn ich es wirklich nochmal spielen will, dann installiere ich es nochmal neu, als dass ich es wirklich auf der Festplatte liegen lassen würde und sagen würde, ich komme einfach irgendwann nochmal zurück. Also dann würde ich, glaube ich, wirklich einen Cut machen. Und das funktioniert immer ganz gut und ich bin auch niemand, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht ein Spiel deinstalliert und für einen Moment beendet, um dann später vom selben Speicherstand nochmal anzufangen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, ich habe es probiert ein, zwei Mal, nur um festzustellen, egal, selbst wenn es ein Shooter ist, ich kann mich nicht mehr 100% erinnern, was gerade vorher passiert ist und mir fehlt komplett die Motivation für dieses Spiel dann. Also ich muss nochmal von vorne anfangen. Und das ist auch in den seltensten Fällen eigentlich ein Problem für mich, weil ich eigentlich sogar immer Lust habe, sogar nochmal von vorne anzufangen. Zum einen, weil ich dann vielleicht das System schon ein bisschen kenne und von Anfang an ein bisschen besser weiß, in welche Richtung ich gehen möchte, was natürlich jetzt sich spezifisch auf Rollenspielsysteme und Rollenspiele bezieht. Zum Beispiel bei Witcher 2, weil wir das Beispiel oder weil ich das Beispiel gerade schon hatte. Da war es halt so, dass ich schon ungefähr wusste, in welche Richtung ich skillen möchte. Und obwohl ich beim ersten Mal durchspielen so ein bisschen rumprobiert habe, ein bisschen was hier rein, ein bisschen was da rein, wusste ich dann beim zweiten Mal durchspielen oder beim zweiten Mal anfangen, ganz konkret, okay, das möchte ich machen, das funktioniert einigermaßen, das macht mir keinen Spaß. Und habe dann das Spiel einfach bis zu dem Zeitpunkt nochmal gespielt. Das funktioniert natürlich immer nur ein Stück weit, wenn du irgendwann so im ersten Drittel abbrichst. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel bei 3/4 des Weges abgebrochen, um dann irgendwann später nochmal wieder zurückzukommen und zu sagen, okay, jetzt fange ich nochmal ganz von vorne an. Wenn, dann muss echt eine relativ lange Zeit dazwischen gelegen haben, einfach weil ich glaube sonst, ich könnte mich nicht dazu motivieren, das alles nochmal zu machen. Also bei Spielen, die jetzt sag ich mal nicht so lang sind, beziehungsweise auch bei Spielen, wie die ich entweder wirklich früh abgebrochen habe, entweder weil ich genau wie du das Gefühl hatte, okay, jetzt ist irgendwie, ich habe gerade irgendwie doch keinen, nicht wirklich Bock auf dieses Spiel, dann funktioniert es auch, dann fange ich auch, ist auch kein Problem, neu anzufangen. Das Problem ist natürlich dann, wenn du bei einem 60-Stunden-Rollenspiel bei Stunde 45 aufgehört hast oder so, dann ist dann hast du immer das Gefühl, okay, wenn du jetzt neu anfängst, musst du jetzt nochmal die 45 machen, jetzt nochmal reinzukommen nach 45 und dann hast du plötzlich wieder Kämpfe, wo du dann das Gefühl, okay, jetzt hast du wieder Millionen von Städte, die du schon besucht hast, du weißt nicht mehr, wohin du hin musst, du weißt nicht mehr, wie du deine Charaktere skillen wolltest, du weißt nichts mehr ungefähr, funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, das, also wie gesagt, das ist bei mir auch nicht so, dass das bei mir jetzt oft passiert ist, also ich sehe da auch meist schon zu, dass ich meine Spiele durchspiele. Ich glaube, ich spiele auch einen Großteil meiner Spiele durch. Ich glaube, laut How Long to Beat habe ich 87% meiner Spiele durchgespielt, also auch fast alle. Aber es ist auf jeden Fall früher, vor allem in der PS2-Zeit, auch schon mal passiert. Und ich glaube, ich bin aber auch keiner, der zum Beispiel, wie du jetzt vielleicht gesagt hast, der ein Spiel jetzt mittlerweile noch öfter als einmal durchspielt. Also ich sehe das schon zum Beispiel Witcher 2, auf jeden Fall, da ist wieder Spielwert. Da gibt's halt mehrere Storylines und man verpasst da halt auch was, wenn man sich für eine entscheiden muss. Und ich meine, es gibt auch super viele RPGs, weil die verschiedene Endings haben, die verschiedene Dings haben und es ist alles auch super spannend und so. Aber ich habe dann immer eher das Gefühl, naja, wie ich ja vorhin gesagt habe, mein imaginärer Backlog ist halt riesig, beziehungsweise selbst mein normaler Backlog ist riesig. Ich habe jetzt 80 Stunden gespielt, jetzt nochmal 80 Stunden oder selbst nochmal 60 Stunden rein, dann doch lieber was völlig Neues. Also es fällt mir wirklich mittlerweile super schwer, ein Spiel nochmal durchzuspielen, weshalb ich dann manchmal schon so das Gefühl habe, oh nee, jetzt hat das Spiel schon wieder zwei Charaktere und zwei verschiedene Perspektiven und ich müsste es eigentlich zweimal durchspielen, um wirklich alles zu kriegen. Da kriege ich dann schon wieder so ein, ich weiß auch nicht. Also der Spieler mir sagt dann, ja, mach's doch, wenn das Spiel gut ist, aber auch letztendlich, wenn das Spiel gut war, habe ich dann das Gefühl, jetzt reicht's trotzdem mal. Also wenn ich das ja nochmal durchspielen würde, würde ich vielleicht das Spiel im Endeffekt dann vielleicht doch nicht mehr ganz so gut finden, wie ich es dann vielleicht nach dem ersten Durchspielen gefunden habe. Und dementsprechend ist es echt schwierig. Ja, aber ist es zum Beispiel so, also ich wollte da sowieso nochmal drauf hinaus, auf den Unterschied, beziehungsweise dann auch ein Stück weit, also so same, same, but different, was eben West und Ost angeht. Du hast schon gesagt, also wir haben auch schon vorhin darüber geredet, dass, glaube ich, der größte Unterschied gerade auch im RPG-Bereich zum Beispiel ist, dass man den Osten schwieriger einteilen kann in gewisse Bereiche. Dass ich zum Beispiel selten ein Rollenspiel in die Hand nehme, von dem ich nicht weiß, dass ich es durchspielen werde. Wenn ich mir ein Neverwinter Nights 2 kaufe, dann weiß ich, dieses Spiel werde ich durchspielen auf jeden Fall. Aber auch, weil ich schon weiß, was ich von dem Spiel zu erwarten habe. Wohingegen mit dem relativ, sagen wir mal, ja, innovativen und relativ variantenreichen Kampfsystem in Japan, ist es halt viel schwieriger, das einzuschätzen. Also vielleicht muss man konkret einfach mal den Controller in der Hand gehalten haben, um zu wissen, macht mir das Kampfsystem genug Spaß, um dieses ganze Spiel durchzuspielen. Vor allem, weil es ja auch eben ein wesentlich zentralerer Part ist. Genau wie auch wieder der Unterschied ist eben, meistens zum Westen zum Beispiel, dass es eben auf einem, bei einem japanischen RPG eigentlich fast immer auch ein Hauptaugenmerk auf der Story liegt. Wohingegen das bei westlichen Rollenspielen immer ganz aufs Rollenspiel ankommt. Also gerade Open-World-Rollenspiele im Westen haben im Normalfall immer eine schwache Story. Was zum einen natürlich auch Sinn macht, was zum anderen natürlich aber auch daran liegt, dass ich bei manchen Entwicklern, und da muss man auch ganz klar Bethesda nennen, sich die Leute vielleicht auch nicht genug Mühe geben mit der Story und eher einfach an der Mechanik arbeiten oder an der Atmosphäre, dem Spiel an sich. Ist jetzt halt die Frage, meinst du, das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass du eben hauptsächlich japanische Rollenspiele spielst und dass es da eben sowieso nochmal ein bisschen was anderes ist, dass du auch in der Hinsicht anders mit dem Spiel umgehst, als es zum Beispiel bei einem westlichen Spiel der Fall wäre? Ich denke, das hat auf jeden Fall... Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Letztendlich ist auch so, das Replayen bei einem westlichen Rollenspiel, wenn du einen eigenen Charakter bauen kannst, du kannst ja das Spiel wirklich in dem Sinne auch nochmal komplett neu erleben, den du einfach einen komplett anderen Charakter baust. Spiel halt einen Magier statt eines Kriegers und so weiter. Mhm. Bei JRPGs hast du ja meistens vorgegebene Charaktere. Das heißt, selbst wenn du es zwei verschiedene Charaktere gibt, zum Beispiel jetzt bei Tales of Celia, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich weiß, die zwei Charaktere, also es ist ja nicht so, dass du dann plötzlich ein ganz anderes Spiel hast, sondern du siehst dann vielleicht ein paar Extra-Szenen aus der Perspektive eines anderen Charakters, aber letztendlich ist ja auch der Charakter, den kennst du ja trotzdem schon aus dem ersten Durchgang, also nicht so, dass der völlig unbekannt ist. Und natürlich spielst du dann auch durch die gleichen Areale und hast dann auch ungefähr die gleiche Sequence of von Ereignissen. Ich meine, früher hat mir das nichts ausgemacht. Ich meine, Final Fantasy VII habe ich auch mehrmals durchgespielt, aber ich glaube, das lag daran, früher wirklich eher daran, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, andere Sachen zu spielen. Also ich glaube, wenn ich früher die Möglichkeit gehabt hätte, nach einem Final Fantasy VII sofort ein anderes Rollenspiel zu spielen, hätte ich das wahrscheinlich eher gemacht, als Final Fantasy VII nochmal durchzuspielen. Ich meine, letztendlich, damals als Kind macht man sich darüber nicht so viele Gedanken. Man hat halt das Spiel, macht halt Spaß, man spielt halt so lange weiter. Aber heute habe ich halt das Gefühl, ich meine zum Beispiel, weiß nicht, selbst ein Spiel, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, wie Tales of Graces F, nachdem ich die Future Arc durch hatte, habe ich auch gedacht, ich könnte es jetzt auch schon nochmal spielen. Also so ist es nicht. Es wird mir schon noch Spaß machen. Aber ich habe dann eher das Gefühl, naja, man hat da einfach nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, das ist auch vielleicht eher so eine Überlegung dann von mir. Man hat nicht mehr so viel Zeit und möchte lieber mehr, also Verschiedenes erleben, als ganz lange eins. Ja. Also das ist so vielleicht so ein bisschen das von mir, das ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber das ist gleich, warum ich zum Beispiel keine Animes gucke normalerweise, die länger als 64 Folgen sind, weil ich einfach das Gefühl habe, ich möchte nicht 400 Folgen die gleiche Serie mit den gleichen Charakteren gucken, egal wie gut und so sie auch ist. Aber ich möchte lieber ganz viele verschiedene Serien gucken, viele verschiedene Geschichten, viele verschiedene Perspektiven, viele verschiedene Settings. Also ich glaube, was für mich immer wichtig ist, einfach Varianz in meinem Medienkonsum generell. Ja, aber das ist halt das Interessante. Ich glaube, das ist nämlich genau das, was im Kern bei den meisten Leuten eben liegt, warum eben zum Beispiel Spiele nicht zu Ende gespielt werden, warum wir darüber so breit getreten reden, wie gewisse Spiele wahrgenommen werden, warum es immer wieder dieselben Probleme gibt, dass Leute sagen, es gibt nicht genug zu spielen, obwohl das überhaupt gar nicht der Fall ist. Das ist eben genau dieser Kerngedanke oder dieser Konsumgedanke, dass man eben sagt, man hat so eine große Bandbreite an Dingen, die man sehen und erleben kann und deswegen möchte man diese auch möglichst alle erleben und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, ein Spiel einmal durchzuspielen. Ich meine, das zum Beispiel machst du ja zum Beispiel noch. Ich kann aber auch verstehen, dass man unter derselben Argumentation eben als Spieler sagt, deswegen spiele ich manches Spiel auch gar nicht erst durch, weil ich jetzt genug von dem Spiel gesehen habe und solange es nicht komplett story-driven ist, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie, weißt du, dass jetzt durchspielen müsste, um die Story komplett zu erfahren. Ich habe das Gameplay erlebt, ich habe das Spiel erlebt, ich habe alles erlebt, was das Spiel ausmacht und jetzt kann ich zum nächsten Spiel übergehen, weil das bietet wieder eine neue Erfahrung. Und ich glaube, das ist auch genau der Unterschied, den es da ein Stück weit gibt, weil ich bin da irgendwie nämlich anders. Also ich bin auch natürlich darauf bedacht, neue Erfahrungen zu haben, aber ich bin jemand, dem auch gute Erfahrungen so gut in Erinnerung und im Gedächtnis bleiben, dass ich sie super gerne nochmal erlebe. Ich bin auch jemand, der jedes Buch, das ich wirklich gerne gelesen habe, habe ich mindestens zweimal gelesen, wenn nicht sogar drei oder viermal. Die meisten Filme, die ich wirklich gerne mag, habe ich mehr als drei, viermal gesehen. Und die meisten Spiele, die ich wirklich gerne mag, auch. Und ich glaube, es hatte natürlich ein Stück weit auch was zum Beispiel in meiner Jugend damit zu tun, dass es, wie du schon selbst gesagt hast, PlayStation 2 Zeiten hast du einfach noch einen gewissen Backlog, weil du ein bisschen weniger Geld hattest. Man arbeitet noch nicht wirklich als Jugendlicher, man hat nur sein Taschengeld und man kauft sich halt keine drei Spiele im Monat, weil man dafür das Geld logischerweise nicht hat. Das heißt, du konsumierst Spiele, die du hast, natürlich auch länger. Aber ich glaube, das kam mir sowieso auch grundlegend entgegen. Ich meine, heutzutage ist es halt einfach dann eher der Unterschied, dass ich früher Spiele wie zum Beispiel Gothic 2 habe ich insgesamt 7-mal durchgespielt. 3-mal als Magier und jeweils zweimal in den anderen beiden Charakterklassen. Ich habe das Spiel 7-mal durchgespielt und eigentlich wahrscheinlich sogar insgesamt 8-mal, wenn man betrachtet, dass ich dann jetzt irgendwie 5 bis 10 Jahre später dann irgendwann jetzt letztens irgendwann nochmal gespielt habe. Und ein Spiel wie Skyrim oder Oblivion habe ich vielleicht 3-4 Mal durchgespielt. Aber trotzdem neige ich immer noch dazu, zu diesen Spielen zurückzukommen und sie mir nochmal anzugucken. Und ich finde auch enorme Freude daran, nochmal durch so ein Spiel zu wandern. Aber das ist vielleicht auch ein Stück weit natürlich eine Sache, die uns beiden unterscheidet, weil du natürlich mit östlichen oder japanischen Rollenspielen natürlich auch einen ganz anderen Ansatz hast. Ich meine, das ist wesentlich story-drivener, das ist vielleicht ein bisschen fokussierter und auch geradliniger dadurch. Und es ist nicht so, dass man quasi so viel... Man hat eben keine offene Spielwelt, in der man tausend Dinge erleben kann, sondern es ist wesentlich mehr streamlined. Es ist wesentlich mehr, das wollen wir, das machen wir und so funktioniert es. Und erzählt natürlich auch wesentlich kohärenter seine Geschichte dadurch, dass vielleicht auch einfach da nicht so das Rieseninteresse besteht. Wohingegen ich zum Beispiel bei einem Oblivion, das ich dann irgendwann zum 5. Mal gespielt habe, plötzlich mitten in den Bergen eine Quest gefunden habe, die ich bei 150 Stunden Spielzeit wahrscheinlich noch nie gesehen hatte. Ich kann das gar nicht beschreiben, was für eine Freude das in diesem Spiel war. Dies ist, glaube ich, sogar nicht mehr vergleichbar mit ein neues Feature in einem Spiel entdecken quasi, das man gerade zum ersten Mal spielt, sondern es war sogar noch eine größere Freude für mich in einem Spiel, von dem ich das Gefühl habe, ich kenne es in- und auswendig, plötzlich eine neue, ausgefeilte Questreihe zu finden, die ich vorher nicht kannte, die ich noch nie gesehen hatte. Das hat mich unglaublich glücklich gemacht und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und das war dann auch so eins der Argumente, warum ich dann tausendmal noch Wochen später erzählt habe, deswegen liebe ich dieses Spiel so. Das ist wahrscheinlich einfach auch eine Einstellungssache, aber ich glaube, grundlegend liegt genau das, was du vorhin beschrieben hast, so im Kern der Sache. Ich meine, grundlegend Leute. Ist es ja auch so, was Sidequests angeht, gibt es ja auch durchaus auch Momente, wie, also warum ich darauf komme, ist nämlich, dass letztes Jahr einen Artikel gelesen habe, dass es letztens erst einem Spiel gelungen ist, eine Sidequest in Final Fantasy 9 zu finden, die man seit 2000 nicht, also das Spiel ist schon seit 10 Jahren alt und niemand hat diese Sidequest vorher gefunden. Aber ich glaube, bei JRPG ist es dann eher so, dadurch, dass es nicht so eine offene Welt ist, selbst wenn du eine Weltkarte hast, Sidequests zu finden oder sonst irgendwelche kleinen Miniszenen oder so zu finden, basiert halt vor allem darauf, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt A mit einem bestimmten Charakter oder mit einem bestimmten Party B in dem bestimmten Ort C sein musst. Ja. Also das sind dann eher solche random Sachen, die du dann entweder dann hinkriegst, wenn du einen Guide hast, oder sie dann einfach, selbst wenn du es 10-mal durchspielst, theoretisch eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, das 10-mal zu verpassen. Und dementsprechend, ich bin auch zum Beispiel kein Spieler, der dann gerne daneben einen 100% Guide legt, weil ich finde, das ist der größte Spielspaß-Killer ever. Ungefähr nach jedem Schritt zu gucken, okay, muss ich jetzt nach Norden laufen oder nach Süden? Muss ich jetzt in die Stadt oder welche Charaktere muss ich jetzt mitnehmen? Weil ich dann das Gefühl habe, jemand spielt eigentlich für mich und ich mache eigentlich nur das, was jemand sagt. Und das ist wirklich das, was ich am wenigsten tue oder gerne tue. Und ich glaube, das ist eher sowas. Aber klar, die offene Struktur in westlichen Rollenspielen erlaubt natürlich das ganz andere Erleben des Spiels sehr viel besser als bei Japan, wie du schon gesagt hast. Sehr viel mehr streamlined, sehr viel mehr linearer. Ich meine, ich habe auch Final Fantasy 7 auch nochmal gespielt später auf der PSP, ganz einfach, weil ich dieses Spiel so toll gefunden habe damals. Aber natürlich hast du das Gefühl, das Neuerleben ist ergibt sich daraus, dass du das Spiel schon einfach lange nicht mehr gespielt hast, vielleicht auch ein paar Sachen einfach vergessen hast. Aber sofort, nachdem es nochmal durchspielt, du kennst jeden Story-Twist, du kennst jeden Dungeon, kennst jeden Gegner schon auswendig, weil du schon gegen die bestimmt schon 10, 20 Mal gekämpft hast, außer die Bosse vielleicht. Dementsprechend ist es, glaube ich, dann wirklich schwerer, da einfach nochmal zurückzukommen, sofort. Es sei denn, du hast dann bestimmte New Game Plus Sachen, aber auch das ist dann bei JRPGs dann eher so, dass du dann irgendwie Items übernimmst und so. Also, ja. Ja, ist schwer zu sagen. Ich glaube, was jetzt vielleicht noch relevant ist, um das Ganze vielleicht zu einem etwas runderen Abschluss zu bringen, ist halt auch die Frage, kann man das irgendwie bewerten? Ist das irgendwie schlecht? Ist das gut? Ist das irgendwie anders als früher? Ich würde sagen, das, was du vorhin erwähnt hast, dass Leute zum Beispiel die Spiele nicht mehr durchspielen und einfach sagen, ich hab genug davon, ich habe alles gesehen, habe alles erlebt, finde ich völlig legitim. Also ich bin jetzt verrückt. Also ich bin ja einer, der eigentlich immer seine Spiele durchspielt, aber ich finde es trotzdem legitim, dass einer sagt, ich meine, letztendlich Spiel ist immer noch Entertainment. Spielen soll ja keine Arbeit sein. Also wenn jemand halt sagt, stimmt, er ist zufrieden damit, dann soll er das von mir aus sein. Ich meine, das soll ja nicht bedeuten, dass alle so sein sollen oder sein müssen. Aber wenn jemand durch diese Art Spiele zu spielen eben seine Freude daraus erhält, dann ist das meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Ich glaube, das ist viel schlimmer, als wenn jemand, der halt sagt, naja, eigentlich bin ich nach 20 Stunden eigentlich immer schon mit dem Gedanken woanders, aber ich spiele es jetzt einfach nur durch, damit ich das Spiel durchgespielt habe. Dann habe ich das Gefühl, naja, dann ist es, weiß nicht, Spiel soll ja Spaß machen. Wenn du nur das Gefühl hast, du machst das jetzt, damit du sagen kannst, ich hab's durchgespielt, aber nicht, weil ich jetzt eigentlich Lust habe, es zu spielen, dann ist meiner Meinung nach Zeitverschwendung. Naja, ich weiß nicht, also, Grundlegend muss ich sagen, ich stimme auf jeden Fall nicht mit dir überein, auch wenn ich einzelne Punkte verstehe und glaube ich auch die Argumentation dahinter verstehe. Ich glaube, ich würde es noch einen Schritt weiter zurücknehmen und sagen, für mich fängt es schon dabei an, dass es überhaupt so ist, dass man quasi so sehr an schnelles und schnell auch verfügbares und breit verfügbares Entertainment gewöhnt ist, dass man eben quasi so das Ganze so handhaben kann und sagen kann, nö, ich spiele das Spiel jetzt 5 Stunden lang, guck mir halt das Gameplay an, bis ich ungefähr alles Gameplay gesehen habe und dann bin ich raus und scheiß auf den Rest. Also ich bin jemand, der sagen muss, wenn ich Videospielentwickler wäre, was ich nicht bin, aber wenn ich es wäre, glaube ich, ich versuche doch quasi ein komplettes Produkt zu entwickeln und bin doch irgendwie nicht daran interessiert, quasi einfach nur irgendwie schnell Versatzstücke zu produzieren, die eben kurzweilig genug sind und irgendjemanden für 5 Stunden zu unterhalten, sondern ich mache mir doch die Mühe, mit Musik, mit Geschichten, mit Charakter, mit Gameplay, mit allem letztendlich, vielleicht auch mit einem schönen Finale. Und ich meine, das nimmt jetzt natürlich auch ein Stück weit raus, dass es ja auch genug Spiele gibt, die ein beschissenes Finale haben, über die man sich dann aufregt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, man sollte doch so ein Produkt dann auch gesamt genießen. Ich meine, weiß es halt irgendwie schwierig zu sagen, ich gucke jetzt einen Film bis zur 1,5-Stunden-Marke und dann bin ich raus, weil ich das Gefühl habe, ich habe alles vom Film gesehen. Ich meine, das ist natürlich ein schwieriger Vergleich, weil Filme wesentlich weniger mechanisch sind. Es ist ein schwieriger Vergleich, weil beziehungsweise bei einem Film, den ich nach 45 Minuten langweilig finde, habe ich immer noch das Gefühl, naja, es sind nur noch 45 Minuten. Ja, gut, klar. Aber nee, was ich damit sagen wollte, ist ja nicht, dass ich jetzt sage, ich finde das jetzt gut. Ich habe gesagt, ich finde das trotzdem. Ja, natürlich, Ich würde es die Argumentation von jemand anderem nachvollziehen können. Vor allem, es ist auch nicht so, dass man jetzt davon ausgehen muss, dass jetzt jeder Spieler oder dass diese Art von Spiel jetzt sagt, ich gehe von vornherein davon aus, dass das Spiel nicht durchspiele. Ja, klar. Also letztendlich ist es ja auch wirklich so, wenn das Spiel es wirklich schafft, dich dann wirklich auch diese 30, 40 Stunden wirklich hooked zu halten, dass dann diese Spiele dann auch diese Spiele durchspielen. Sie aber einfach sagen, vielleicht die Schwelle für sie ist einfach sehr viel geringer. Das heißt, in dem Moment, in dem du vielleicht 5 Stunden Leerlauf irgendwo dazwischen hast, wird's halt echt schwierig. Und dann gibt's dann halt einfach, also ich kann das schon nachvollziehen, ich kann dein Argument ja auch nachvollziehen. Ich würde mich ja auch eher zu den Leuten zählen, die einfach sagen, naja, ich möchte auch einfach dieses Gesamtwerk genießen. Ja. Aber ich würde die Argumentation trotzdem nicht also wenn jemand so argumentieren würde, würde ich das trotzdem, sage ich mal, akzeptieren und sagen, okay, dann ist das halt so für dich. Aber ich würde ihm nicht vorwerfen, dass er das macht. Naja, will ich auch nicht unbedingt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es traurig ist, dass vielleicht auch ein Stück weit die Aufmerksamkeitsspanne dann irgendwie nicht mehr da ist. Also es ist traurig, durchaus, aber trotzdem legitim. Natürlich, legitim ist alles. Ich kann natürlich niemandem sagen, du musst das so und so machen, will ich auch nicht. Ich finde es nur irgendwie komisch, also weißt du, für mich ist es irgendwie ein bisschen befremdlich. Also ich habe irgendwie das Gefühl, so da muss man dann irgendwie auch schon ein bisschen mehr aufbringen, zumal ich auch das Gefühl habe, dass eben auch ein Stück weit, wenn es dir eben nicht so gefällt, gehört es doch trotzdem dazu. Also ich meine, Frustmomente hat man in jedem Spiel, Momente, die keinen Spaß machen. Ich habe noch kein Spiel erlebt, wo ich durchgehend immer Spaß gehabt hätte. Und selbst wenn es ein Spiel ist, das von vorne bis hinten perfekt ist, habe ich trotzdem das Gefühl, in diesem Moment zum Beispiel einfach, jetzt ist mir der Laufweg zu lang. Oder ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie nochmal das und das zu machen. Oder ich muss jetzt irgendwas wiederholen, selbst wenn es einfach nur die Autosave-Funktion an der wichtigen Stelle ausnahmsweise mal nicht gespeichert hat, ich sterbe, muss irgendwelchen Scheiß nochmal machen, auf den ich keinen Bock hatte. Allein das kann mich ja schon frustrieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, da muss die Schwelle ja schon fast so gering sein, wenn dich einfach nur das normale, funktionierende, flüssige Gameplay quasi ermüdet, dass du keinen Bock mehr drauf hast, dass man quasi dann schon abbricht. Ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache wie Argument, also wie unser ganzes Argument beziehungsweise die ganze Diskussion basiert natürlich auch darauf, dass wir davon von den Werten ausgehen, die eben jemand freiwillig in relativ kleinem Rahmen zusammengetragen hat und das auch noch hauptsächlich im Shooter-Bereich, wo man zum Beispiel sagen kann, dass in der Statistik ein Battlefield 2 auftaucht oder ein Battlefield Bad Company, wo man sagen muss, da haben glaube ich irgendwie, weiß nicht, bei Battlefield Bad Company sind 80% der Leute nicht über das erste Kapitel hinweggekommen. Finde ich jetzt nicht so spektakulär. 80% der Leute werden das Spiel wahrscheinlich auch nur für den Multiplayer gekauft haben. Also Shooter sind natürlich vielleicht ein Stück weit eh da draus, weil inwieweit ist Singleplayer überhaupt der relevante, wichtige Part für die meisten Käufer und Konsumenten. Aber wir haben ja auch gesehen, selbst bei Shootern, die keinen Multiplayer haben, wie Bioshock, ist die Linie ungefähr gleich. Genau. Richtig, da ist die Abbrechensrate immer noch extrem hoch. Aber das ist auch so eine Sache. Ich meine, Bioshock hat auch definitiv das beste Ende gehabt. Aber es hat ein Ende gehabt und ich habe das Gefühl, hätte ich das vorher abgebrochen, dann hätte ich schon irgendwie das Gefühl, was verpasst zu haben. Und wenn eben quasi meine ganze Konsumeinstellung darauf basiert, dass ich sage, ich spiele irgendwas, also grundlegend, ich bin ein Mensch, der völlig dafür ist zu sagen, ich mache irgendwas nur so lange, wie es mir Bock macht, danach mache ich es nicht mehr. Ich finde das super. Ich finde, in der Hinsicht sollte man viel egoistischer sein, weil es geht schließlich auch nur einen selbst was an. that sad quasi, finde ich trotzdem, dass es irgendwie komisch oder für mich befremdlich ist, nicht nur, weil ich es anders mache, sondern auch, weil ich es irgendwie anders empfinde, so etwas dann quasi abzubrechen, nur weil ich sage, ich habe da jetzt quasi in dem Moment keine Lust mehr drauf. Also ich könnte es zumindest so nicht. Also weißt du, ja, für mich ist es irgendwie... Ich glaube, es kommt auch wirklich drauf, auch hier kommt vielleicht auch der Faktor, vielleicht Zeit ist vielleicht das ob das richtige Stichwort ist, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich vielleicht später arbeiten werde, also so wie ich das jetzt auch momentan sehe, wenn man wirklich nicht mehr so viel Zeit hat, um vielleicht ein paar Stunden abends und so weiter, um mal auszuspannen und dann sich ein bisschen und dann vielleicht ein bisschen zu zocken oder halt am Wochenende auch mal und dann, wenn man vielleicht noch Familie hat und so weiter, dann wird es noch weniger Zeit haben, dass man sich da wirklich halt sagt, naja, diese 3 Stunden, die ich jetzt wirklich Zeit habe, Videospiel zu spielen, ist mir jetzt zu schade, um diese 3 Stunden jetzt mich da durch dieses Spiel zu quälen. Ja, gut, ja. Also ich glaube, da muss man auch immer mal gucken. Ich glaube, die meisten Spieler, die ja halt eben auch mittlerweile spielen, sind halt auch erwachsen, sind im vielleicht auch im Berufsleben, haben Familie, haben Kinder. Und dann ist natürlich auch wieder so eine Sache. Dann hat man vielleicht auch das Gefühl, wenn man jetzt mal die Zeit hat, um wirklich für sich jetzt wirklich mal sozusagen unterhalten zu werden, dann möchte man auch unterhalten werden. Und ich kann das auch völlig nachvollziehen. Wir haben auch viel zu tun, teilweise mal viel zu tun und auch wir vielleicht mal weniger Zeit, aber trotzdem auch vielleicht wir als mehr Hardcore-Spieler vielleicht auch, haben natürlich auch da einen ganz anderen Anspruch an uns selbst einfach. Ich glaube auch, wenn ich später arbeiten werde, werde ich trotzdem die Spiele durchspielen wollen. Vielleicht spiele ich einfach weniger Spiele, aber ich glaube, das ist dann halt auch wieder so eine Sache, wie steht man eigentlich zu dem Medium? Also, es gibt bestimmt auch Leute, die einfach sagen, wenn ein Film nach 20 Minuten langweilig ist, dann gucke ich den halt nicht weiter. Punkt. Ja, stimmt natürlich. Also ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich natürlich jetzt auch nicht mit in Betracht gezogen habe, dass man auch einfach sagen muss, dass es... Also ich gehe natürlich von meiner Situation logischerweise aus. Klar. Und meine Situation ist halt eben die, dass wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann will ich es auch durchspielen. Zum einen, weil ich natürlich Geld investiert habe, aber auch zum anderen, weil ich dann irgendwie weiß, also ich habe mich natürlich auch vorher informiert, ich bin in dem Thema relativ gut drin, ich weiß im Normalfall, ob mir ein Spiel gefällt vorher oder nicht. Wohingegen es natürlich auch bestimmt genug Leute gibt, und darüber haben wir auch schon oft genug geredet, und das ist vielleicht dann auch eher so dieser Casual-Bereich, wobei mir das ein bisschen schwerfällt. Ich glaube, es fällt ein bisschen unfair auch den Leuten gegenüber. Aber dass es bestimmt auch Leute gibt, die sich eben nicht jahrelang vorher informieren, die nicht 10 Reviews lesen, beziehungsweise ich lese ja nicht mehr Reviews, weil ich mittlerweile genug schon im Voraus über ein Spiel weiß, in der Vorberichterstattung quasi oder eben den PR-Aktionen des Publishers oder Herstellers, dass ich schon relativ gut einschätzen kann quasi, in welche Richtung ein Spiel geht, sodass ich, also mir unterlaufen natürlich in dem Moment auch quasi keine Fehler. Wenn ich mir ein Spiel kaufe, weiß ich, es wird mir gefallen und ich spiele es durch, weil ich es durchspielen möchte. Jemand, der einfach in Saturn geht und sagt, so, ich gucke mir jetzt die Packung an, das sieht ganz gut aus, ich nehme das mit nach Hause und wenn es nachher scheiße ist, dann stören mich die 20, 30, 40 Euro auch nicht, die ich dafür ausgegeben habe. So jemand kann natürlich dann durchaus auch legitim sagen, ich fange jetzt an, das Ding zu spielen, ich habe nicht viel Zeit pro Woche, das Spiel macht mir keinen Spaß, ich lasse es liegen und spiele es nicht weiter. Weißt du, aus der Perspektive wiederum kann ich es dann verstehen, wenn es eben nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass man einfach grundlegend die Einstellung hat, ich spiele halt so lange, wie ich Bock habe, dann schmeiße ich den Scheiß halt in die Ecke und dann kommt das nächste, weil ich einfach konsumieren möchte, sondern klipp und klar sagen, ich habe nicht die Zeit, um mich vorher richtig ausführlich darüber zu informieren, was ein Spiel genau macht. Ich kaufe Spiele vielleicht auch einfach mal nur aus einer Bauchlaune hinaus und lege die Spiele dann aber auch beiseite, wenn sie mir nicht genug Spaß machen, weil ich eben nicht einfach die Zeit habe, ich habe nicht die Zeit, um meine Freizeit damit zu verschwenden, Spiele zu spielen, die mir keinen richtigen Spaß machen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Also. Beziehungsweise, ich meine, du als PC-Spieler wirst vielleicht auch nachvollziehen, kannst du vielleicht noch besser nachvollziehen, wenn ich dabei sage, wenn du halt Spiel im Steam für, weiß nicht, ein Apple und Ei kaufst und du dann nach merkst, das macht keinen Spaß, dann ist dir das Apple und Ei auch egal, ungefähr. Ja, das muss man natürlich auch, stimmt, das muss man natürlich auch zugeben. Es gibt natürlich doch schon so 1, 2 Spiele, die ich nie durchgespielt habe. Das sind meistens dann aber eher so kleinere Spiele wirklich, die ich dann für 2 Euro im Steam Sale kaufe und feststelle, die sind scheiße und das ist mir letztlich dann auch egal, weil es waren nur 2 Euro und was soll's. Ich würde auch immer sagen, quasi, das sind aber auch dann so Spiele, da würde ich nicht mal behaupten, dass ich die Spiele angespielt habe. Die habe ich vielleicht mal gestartet und 10 Minuten gespielt und sie dann wieder weggelegt. Also ich habe dem Spiel nicht mal richtig eine Chance gegeben manchmal. Sodass ich nicht behaupten würde, dieses Spiel habe ich nie, quasi dieses Spiel habe ich angefangen und nicht zu Ende gespielt, sondern dieses Spiel habe ich eigentlich nicht mal richtig angefangen. Wenn ich ein Spiel wirklich richtig angefangen habe und schon mal angefangen habe, so das erste Viertel des Spiels zu spielen, dann gibt es eigentlich, glaube ich, eine 80-prozentige, 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich das Spiel auch durchspiele. Lustigerweise eins der wenigen Spiele, bei denen das tatsächlich konkret nicht der Fall ist, ist auch GTA 4 bei mir. Wir haben auch gesagt und gesehen, dass GTA 4 eins dieser Spiele ist, das fast keiner zu Ende gespielt hat, auch wenn viele Leute es relativ lang gespielt haben. Das ist bei mir auch so ein Spiel, lustigerweise. Dieses Spiel habe ich bestimmt schon 3, 4 Mal installiert und habe es auch echt lange dann gespielt. Dieses Spiel habe ich noch nie in seiner Hauptquest zu Ende gespielt. Noch nie. Ich habe noch nie das komplette Ende quasi der Nico Bellic-Story erlebt. Einfach weil ich immer irgendwann die Lust daran verloren habe, es deinstalliert hat, aber auch nie das Gefühl hatte, jetzt muss ich jetzt weiterspielen, um jetzt endlich mal die Story zu Ende zu erleben, sondern es war so, hey, das gilt für mich als durchgespielt, weil ich habe die ganze Stadt freigeschaltet, bin mit dem Polizeihubschrauber in der Gegend rumgeflogen, ich habe einfach alles in der Spielwelt gemacht, was man da machen kann, und letztendlich geht es in dem Spiel natürlich auch ein Stück weit vielleicht ein bisschen mehr um die Open-World-Erfahrung als um die Main-Quest quasi, so wie ich das bei Skyrim halt auch sagen würde. Jemand, der 60 Stunden Skyrim gespielt hat, um die Main-Quest zu batten, der hat das Spiel durchgespielt, in meinen Augen, Punkt. Die Hauptquest ist jetzt nicht so ein riesen Eye-Opener und so fantastisch geschrieben, nee, dass ich sagen würde, wow, die musst du aber erlebt haben, sonst hast du Skyrim nicht erlebt. Es gibt so viel schönere Nebenquests, da würde ich sogar behaupten, wenn der die richtigen Nebenquests gemacht hat, wahrscheinlich sogar die bessere Story erlebt, ohne die Hauptquest zu batten in dem Spiel. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß auch nicht. Also ich kann mich da nicht so ganz mit anfreunden, auch wenn ich es vielleicht ein Stück weit verstehen kann. Ich glaube, dass es tatsächlich irgendwie aber doch ein verändertes Konsumverhalten ist im Gegensatz zu früher, was, glaube ich, auch eben damit zu tun hat, dass einfach viel mehr angeboten wird. Du kannst das heute so machen. Du kannst heute sagen, ich nehme ein Spiel in die Hand, spiel's 5 Stunden und leg's dann wieder weg und hol mir das nächste. Weil, wie du schon gesagt hast, dein Backlog sind 41 Tage und so viele Spiele, dass du wahrscheinlich ein Jahr lang Pause machen müsstest und kein neues Spiel, um sie überhaupt durchzukriegen. Und dann hättest du halt schon wieder ein Jahr, das du nachholen müsstest. Also, wir haben mehr als genug Spiele, die wir konsumieren können. Noch auf meiner Liste stehen noch so viele Spiele, dass ich mir sicher bin, selbst wenn ab jetzt keine Spiele mehr produziert werden würden, hätte ich trotzdem 2 Jahre lang noch was zu tun. Dass es heutzutage einfach auch möglich ist, das so zu machen. Ja, ich meine, man muss sich jetzt nur mal anschauen, was zum Beispiel im März erscheint. Ich meine, Dark Souls 2 und Titanfall erscheinen am gleichen Tag. Ich meine, vor 10 Jahren ist vielleicht noch ein bisschen nah, aber vor 20 Jahren wäre das unglaublich gewesen, wenn 2 solche Spiele an einem Tag erschienen wären. Und dann hast du noch Infamous Second Son, was da in der Nähe rauskommt, und Metal Gear Solid 5 nicht Phantom Pain, sondern Ground Zeroes, und was da noch alles im März kommt. Also ich meine, allein der März, da könnte ich wahrscheinlich ein Jahr damit verbringen. So, ich absolut, ja. Glaube ich auch. Ich meine, allein mit Dark Souls 2 könnte ich wahrscheinlich ein Jahr damit verbringen. Richtig, ich meine, mich genau interessiert nicht. Titanfall nicht mal, aber Titanfall ist ein kompletter Multiplayer-Shooter, das heißt, da bist du auch länger als 30 Stunden unterwegs, locker, wenn du normal spielst. Ja, absolut, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, haben wir fast alles gesagt. Das ist, glaube ich, ein recht umfangreiches und vielleicht auch kontroverses Thema ein Stück weit. Wie handhabt ihr das? Also, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr jemand, der Spiele grundlegend eher durchspielt und bis zum Ende spielt? Konsumiert ihr viele Spiele und dafür die Spiele kürzer? Oder seid ihr jemand, der sich 3-4 Spiele im Jahr kauft und die dann wirklich spielt? Wir haben die MMOs gar nicht mit reingenommen. Absichtlich einfach, weil ich das Gefühl habe, MMOs sind natürlich der ultimative Zeitfresser. Und auf meiner MMOs Zeit durchzuspielen ist natürlich nochmal eine andere Definition. Ist ja noch schlimmer als bei Skyrim. Richtig, das ist ja quasi nicht durchspielbar, und vor allem bedeutet ein MMO, wenn man es wirklich viel spielt, auch, dass man sich wahrscheinlich gar kein anderes Spiel mehr kauft manchmal im Jahr. Also ich weiß, in meiner Hauptzeit WoW, da sind bestimmt nicht mehr als 2-3 Spiele, Solo-Spiele auf meinem PC gelandet, neben WoW. Deswegen haben wir die natürlich absichtlich rausgelassen, aber vielleicht hat das für euch auch irgendwie einen Einfluss auf euer normales Spielverhalten, weil ihr eben MMO-Spieler seid. Einfach mal uns schreiben über Facebook, über Twitter, über unsere Website, über E-Mail, da gibt es ja Milliarden Möglichkeiten mittlerweile, die sich da bieten. Wir werden auf jeden Fall alles lesen und freuen uns über jede Rückmeldung. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties. Ja, wer beginnt? Wer beginnt? Ja, ach, dann lege ich doch gleich mal los. Ja. Ich bin auch schon wieder sehr schuldig. Wir haben Dark Souls recht wenig erwähnt in dieser Folge, das werden wir jetzt aber revidieren, diesen Fehler. Wie ihr wisst, ist es auch nicht Uncommon Taste hier, sondern der Dark Souls Podcast. Das wurde ja auch schon mehr als oft genug auf uns auch vorgeworfen. Ich will übrigens werde ich vielleicht bald ins Dark Souls Café gehen, also wenn du jetzt schon mit Dark Souls anfängst. Stimmt, ja, das Dark Souls Café, das gerade eröffnet in Japan, und Joe ist noch in Japan und es ist auch in Tokio und Joe ist in Tokio, das heißt, du wirst nicht wahrscheinlich, sondern du wirst auf jeden Fall hingehen. Ja, für die Estes Flask auf jeden Fall. Ich muss mal wieder auffüllen. Richtig. Außerdem wollte ich nach Summoning Science gucken. Vielleicht kriegst du mich nach Tokio so. Yay! Yay! Ich sag dir Bescheid, wenn du online sein musst. Sehr gut. Vor allem werde ich auch jetzt schon ankündigen, ohne Joe darüber informiert zu haben. Aber Joe, du musst auf jeden Fall Fotos machen, die auf unserer Website hochladen. Ja. Vom Dark Souls Café. Wir werden deswegen auch nicht verlinken auf die Kotaku-Fotos oder beziehungsweise den Artikel auf Kotaku, wo man schon Fotos sieht. Ja, meine Fotos werden eh besser. Genau, weil man nämlich Joe live dabei sieht, wie er Estus Flask trinkt. In jedem Fall, genau, geht's mal wieder um Dark Souls. Wir sind mal wieder, und ich bin mal wieder schuldig, diesem Moloch erlegen zu sein. Und zwar geht's konkret um Dark Souls 2, und wie du ja gerade schon gesagt hast, der März ist nicht mehr fern und im März erscheint Dark Souls 2. Und um das Ganze quasi noch ein bisschen mehr anzukurbeln, den Hype darum, wobei ich nicht der Meinung bin, dass das irgendwie wirklich nötig wäre, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen biased, weil ich bin sowieso sehr gespannt auf das Spiel. Du bist eh der Gehypteste von allen. Vermutlich. Gibt es jetzt gerade als eine Art kleine oder sogar wesentlich größere Werbeaktion von Namco Bandai einen Dark Souls 2 Comic. Und zwar heißt es Dark Souls 2 Into the Light. Der wird von zwei relativ bekannten Comic-Autoren und auch einem sehr bekannten Comic-Artist, also von einem sehr bekannten Comic-Zeichner gemacht. Die ersten Bilder quasi sind jetzt nach und nach rausgekommen. Das Ganze ist gestartet am 8. Januar, also am Mittwoch. Wenn ihr die Folge hört, ist das also knapp eine halbe Woche, ein bisschen länger her, 5 Tage ungefähr. Und es gibt einfach im Zuge quasi der nächsten Wochen auf den Release zu Dark Souls 2 hin eben einfach regelmäßig neue Seiten, die werden einfach auf Facebook in einem Facebook-Album hochgeladen und sind also damit frei für jeden zugänglich. Konkret gibt es jetzt heute quasi die ersten 7 Seiten. Ich denke, das wird dann einfach, wie gesagt, wenn ihr dann den Podcast hier hört, dann schon einige mehr geben. Man kann natürlich auch einfach warten, bis das ganze Ding komplett ist und die dann komplett lesen, um quasi den Genuss so zu haben. Ich finde den Artstyle sehr cool. Ich kann über die Story noch nicht wirklich viel sagen, weil man halt, wie gesagt, in den ersten 7 Seiten sind auch noch 2 Seiten eben quasi das Impressum und die Cover Art. Also es gibt nur bislang 5 Seiten überhaupt. Ich kann also noch nichts über die Story sagen. Mir gefällt der Artstyle, finde ich aber sehr, sehr gut. Ist sehr, sehr cool. Fängt auch ganz cool die Stimmung ein, finde ich. Bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was daraus wird. Das Ganze ist auf Englisch, sollte also für uns alle relativ gut lesbar sein. Und wir werden einfach einen Link reinstellen und für die ganzen Dark Souls Fans da draußen, die auch vielleicht schon gespannt auf Dark Souls 2 warten, die vielleicht ihre Zeit auch gerade mit Demon's Souls überbrücken, wie der ein oder andere, zum Beispiel auch Henrik gerade, den wir ja vor 2 Folgen zu Gast hatten, spielt gerade Demon's Souls durch. Für alle, die also auf Dark Souls 2 warten, für die Wartezeit einen sehr coolen Comic, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich bin auf jeden Fall ganz begeistert und gespannt, definitiv. Ja, ich werde auf jeden Fall auch den Comic mal anschauen, da ich ja auch wie wahrscheinlich niemand weiß von unseren Hörern, auch Dark Souls Fan bin. Aber ich werde wahrscheinlich warten, bis der komplett fertig ist, weil ich glaube, dieses Seite pro Seite ist vielleicht ein bisschen mühsam irgendwann. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Würde mir vielleicht irgendwann auch so gehen. Ich habe jetzt zwar die ersten 5 Seiten gelesen, aber ich werde vielleicht gegebenenfalls auch noch warten, bis es dann komplett ist. Ja, aber ansonsten cool. Man kann nie genug Dark Souls haben. Finde ich ja auch. Ja, dann kommen wir zu meinem. Da wir es vorhin schon von meinem Backlog hatten, pünktlich zu Weihnachten hat sich mein Backlog nämlich unerwarteterweise um ein Spiel vergrößert. Und zwar geht es dabei um Valkyria Chronicles 3 für die PSP. Und warum hat sich das jetzt unerwarteterweise vergrößert? Weil dieses Spiel von Sega nicht im Westen veröffentlicht wurde, also nicht ins Englische übersetzt wurde, weil der Vorgänger Valkyria Chronicles 2 auf der PSP schlecht gelaufen ist. Was niemanden verwundert hat, weil die PSP ja sowieso im Westen nicht ganz so populär war und natürlich Valkyria Chronicles 2 im Handheld-Format nicht ganz an das rankam, was der Vorgänger auf der PS3 gemacht hat. Valkyria Chronicles 3 soll besser geworden sein, also auch sehr viel wieder in eine ernstere Stimmung, nicht mehr dieses Schulsetting. Und ich hatte eigentlich mich schon damit abgefunden, dieses Spiel nie spielen zu können, beziehungsweise nie verstehen zu können, weil man Japanisch einfach nicht ausreichend, das zu spielen, zumindest nicht in der nahen Zukunft. Aber eifrige Fans haben tatsächlich pünktlich zu Weihnachten eine Fanübersetzung von Valkyria Chronicles 3 für die PSP veröffentlicht. Und zwar übersetzt dieser Patch komplett die komplette Story, alle Texte, die da drin sind, auch alle Menüs. Und alle Item-Beschreibungen, es sind nur einige DLCs, die bisher noch nicht übersetzt worden sind, die aber noch mit einem weiteren Patch nachgereicht werden sollen. Um diesen Patch zum Laufen zu bringen, braucht man zum einen eine PSP mit Custom Firmware, entweder eine physische, also entweder man kauft sich die UMD von Valkyria Chronicles 3 Extra Edition. Also es gibt 2 Editionen, die normale und die Extra Edition, wo schon ein paar DLCs drauf sind. Der Patch funktioniert zwar bei beiden, aber nur auf der Extra Edition funktioniert der ohne Probleme und man kann sich, wie gesagt, entweder die UMD-Version kaufen oder sich die digitale Version aus dem japanischen PSN saugen, kann dann den Patch eben auf diese Version drauflegen oder beziehungsweise installieren. Wie gesagt, ihr braucht eine Custom-Firmware auf der PSP dazu, aber wenn ihr eine habt, den Import des Spiels nicht scheut. Also ich habe das Spiel jetzt leider noch nicht spielen können, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Valkyria Chronicles 3 scheint einige Schwächen des 2ers behoben zu haben. Die Schlachtfelder ist wahrscheinlich immer noch so klein, weil es eben immer noch auf der PSP ist, aber die Story und auch die Charaktere sehen auf jeden Fall sehr viel ernster und sehr viel eher nach dem aus, was Valkyria Chronicles 1 war und sehr viel weniger wie das von Valkyria Chronicles 2. Von daher bin ich sehr gespannt und hoffe, dass vielleicht so dadurch jetzt noch einige andere Valkyria Chronicles Fans dazu kommen werden, den dritten Teil zu spielen. Ja, genau. Bei Queer Chronicles Fans auf, schaut euch das an. Ja, das finde ich auch extrem cool tatsächlich. Sowas funktioniert ja dann doch leider auch heutzutage immer noch recht selten. Und gerade bei so einem Spiel, bei dem das so viele Leute ja erhofft hatten, finde ich extrem cool, dass es tatsächlich funktioniert hat und was draus geworden ist. Und ich finde sowieso immer, also da kann man nicht genug Respekt zollen quasi an Leute, die sich diese Arbeit machen. Das ist unendlich viel Arbeit und die machen das freiwillig in ihrer Freizeit und kann man auf jeden Fall nur unterstützen, indem man sich's definitiv anguckt. Und cool, dass halt durch sowas eben die doch sehr schwierige Lokalisierungspolitik von ungefähr sämtlichen japanischen Herstellern des Universums umgangen wird. Nur cool auf jeden Fall. In jeder Hinsicht eine geile Sache. Ja, und ein weiteres Spiel für meinen Backlog. Schon mal ein Häkchen hintergemacht. Ausgezeichnet. Ja, vor allem diese SRPGs dauern ja noch mal länger. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Disgaea gehört hast, aber das ist ja auch so. Ja, natürlich, Disgaea D2. Da habe ich mir gerade, habe ich eine Zeit lang ein Playthrough von geguckt. Einfach, weil es mich interessiert hat, weil ich das System extrem cool finde. Aber tatsächlich für mich persönlich auch, glaube ich, fast zu kompliziert zum Spielen. Also, ich mag die ganze Idee der Aufbau der Schlachtfelder mit diesen 1000 Varianten, die du hast. Und du musst so viel dir vorher durchlesen und gucken und hier machen und da planen. Extrem cool, aber glaube ich wahrscheinlich so ein bisschen zu komplex für mich. Aber ja, kenne ich durchaus. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Oder fände ich ganz cool, wenn ich es schon jemals gespielt hätte. Du hast ja eine PSP. Es gibt ja 1 und 2 für die PSP. Ja, ja, ich weiß. Ich habe auch nur eine PSP, ja. Naja, wer weiß, ob ich mich jemals dran machen werde. Gibt es die im Westen? Sind die lokalisiert? Ja, ja, die gibt es alle im Westen. Also Nice America ist da eigentlich ganz gut, was die Lokalisierung angeht. Deswegen heißen sie auch Nice America. Ja, also ja. Eigentlich heißt, also Nice America ist die amerikanische Dings von Nice. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wie gesagt, schreibt uns, falls ihr uns noch was zu berichten habt. Und ich denke, da gibt's eigentlich nicht mehr groß was hinzuzufügen, oder? Also von meiner Seite aus nichts. Ausgezeichnet. Ja, dann wünschen wir, ihr bleibt uns gewogen auf weitere 2 Wochen recht geringe Wartezeit. Dann gibt's die nächste Folge. Und ja, wir freuen uns schon drauf, dass ihr wieder dabei sein werdet. Und mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommon-taste.de. Auf Wiederhören, Jungs und Mädels. Auf Wiederhören.